Sunday evening, 6 o'clock, the Weltraumaffen are here. Okay. Und hier. Schönen guten Abend. Hi, hi. Willkommen in der Woche nach dem Putsch. Gab's Punsch? Ja, es gab Was Punsch. Ist Futsch? Also das finde ich die großartigste. Also wochenlange Plünderungen und Brände und Tote und das war alles größtenteils. Alles an einem Tag, ne? Krass. Größtenteils friedlich. Und wenn ein Arsch voll Idioten einfach eine Absperrung durchbricht, dann ist es ein Staatsstreich. Ist das nicht Whataboutism? Das kann schon sein. Ja. Oh. Aber. Trotzdem ist es ja auch direkt die Frage, wie haben die Medien, wie hat die Politik auf das jeweilige Ereignis reagiert? Deswegen finde ich, kann man das schon vergleichen. Ja. Weil es halt vollkommen andere Reaktionen gegeben hat. Ja, ich erinnere mich eigentlich, klar. Man muss es jetzt nicht verharmlosen, aber man sollte es auch nicht so absurd darstellen. Also es ist ja teilweise lachhaft. Wie gesagt, Staatsstreich oder Coup oder Putsch, also da... Es hat gestern jemand auf Twitter auch geschrieben, das ist für jeden, der irgendwie bei einem Staatsstreich Angehörige verloren hat oder sein irgendwie Lebenswerk oder was auch immer, ja, für den ist das ein Tritt ins Gesicht, wenn man diese paar Äffchen, das geht vielleicht in Tropico, so auf der Insel, weißt du, dann besetzt du den Präsidentenpalast und die Radiostation und dann hast du die Insel im Sack. Aber was genau soll das bringen? Also was... Selbst wenn die sich da jetzt verbarrikadiert hätten oder irgendwas, welche Wirkung hätte das haben sollen? Das will mir nicht in den Kopf. Ja, aber ich bin schon froh, dass der Baked Alaska jetzt nicht irgendwie Präsident in Amerika ist oder so. Ja, genau. Also die Machtübernahme, so die geplante, oder so, das habe ich auch schon ein paar Mal auch im deutschen Forum gelesen. Dann stimmen wir da hin und holen uns die Macht zurück oder so. Ja, so kriegt man sie aber nicht zurück, ne? Ist nicht. Also nicht zurück und auch überhaupt nicht kriegt man sie so. Ne? Das haben sie in Deutschland im Prinzip auch erfahren, dass das so nicht funktioniert. Das Ziel war doch das Gleiche. Sie haben geglaubt, sie hätten irgendwie könnten da sich so die Macht oder sowas holen. Was meinst du? Sicherlich, ne? Diesen Sturm auf den Reichstag oder was? Ja, genau. Ja, das weiß ich auch noch nicht mal, ob das überhaupt so gewesen ist. Also, es wurde letztens, das habe ich auch hier noch gleich drin, so einen Link auf so einen Spiegelartikel, wo da stand, dass das angeblich geplant gewesen wäre. Damals da mit dem Reichstag, aber für mich sah das auf diesen Videos eigentlich so aus, als würden... Ja, was sollen die groß planen? Nee, die planen eben nur von 12 bis Mittag, ne? Das sah für mich auf jeden Fall so aus, als würden sie einfach auf die obere Stufe da rennen und sich dann umdrehen und dann irgendwie sich dafür feiern, dass sie da jetzt auf der Stufe stehen. Also das fand ich auch... Das hätte denen wahrscheinlich auch gereicht als Triumph oder so, gut möglich. Ne? Es waren halt auch teilweise so ein paar sehr seltsame Sachen, wie dass das Sicherheitspersonal und die Polizei denen teilweise gesagt hat, ja, da, ihr müsst in die Richtung jetzt gehen hier, weil da sind die Büros und so. Ja, ist auch die Frage, die ist wohl auch heute im Presseclub von einem Zuschauer gestellt worden, wenn es da 2000 Mann Capitol Police gibt, wo waren die denn? Ja, aber das ist ja auch einfach nur so ein Talking Point, der immer wiederholt wird. Ah, wir geben 250 Milliarden aus und bla. Ja, aber. Ja, nur, es war ja schon vorher klar, dass so eine Rallye passieren würde, ne? Eben, also, wenn der Trump da ist und irgendwie einen halben Kilometer davon seine Anhänger aufpeitscht, würde ich schon ein paar Polizisten dahin schicken. Ja, also, allerdings habe ich dazu ja auch schon eine Theorie gehört, die irgendwie besagt, dass angeblich Trump verhindert hätte, dass das Militär da groß aufmarschiert. Also, jetzt die, wie heißt das Ding fürs Inland, die Nationalgarde. Ja, die muss er befehligen. Ja, aber er hat ja in seinem Entschuldigungsvideo, was ich übrigens sehr versöhnlich fand für seine Verhältnisse und das gar Deswegen nicht so ist viel. Ist es ja auch direkt gelöscht worden. Genau, das gar nicht so viel Echo gefunden hat, komischerweise, weil es wohl nicht zum Narrativ gepasst hätte, hat er ja gesagt, dass er habe sofort die Nationalgarde in Marsch gesetzt. Ja. Ich meine, der Mann ist teilweise auch nicht immer mit der Wahrheit verbandelt, aber ich kann auch das Gegenteil bisher nicht sehen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ihn das selber schon ein bisschen mitgenommen hat, dass sie so einen Blödsinn da gemacht haben. Weil er weiß ganz genau, dass das seinen Stand halt, also dass es damit seine Ambitionen beerdigt worden sind. Ja, das ist schon das war eine Amateurshow auf jeden Fall. dann mal den Leuten wieder aufs Brot schmieren, ne? So wie das halt ist. Also ich meine, Ja, das haben wir ja auch genau. schon oft genug jetzt erlebt, dass Nicht nur das dann. irgendwelche Dinge, die irgendwie passiert sind, ob die Einschätzung davon jetzt richtig oder falsch ist oder so, wenn das den richtigen Leuten nutzt, dann wird das wiederholt bis zum Abwinken, ne? Wird das zum Talking Point und dann schmieren sie es dir hunderttausendfach wieder aufs Brot, ne? Ja, Also. ich erinnere nur an Hetzjagden. Ja, genau. Oder hier Kemmerich in Thüringen und diese ganzen Sachen. Das ist ja auch so ein Hase, Ding, du bleibst wo dann hier. hinterher keiner mehr weiß, was irgendwie da mal war oder so. Ja, und mit der Rede von Trump, die er an dem Tag gehalten hat, die habe ich mir jetzt auch mal komplett angeschaut gehabt gestern, weil ja, da ja auch immer nur in zwei, drei Worten irgendwie behauptet wurde, Trump hätte ja die Leute angestachelt. Und das kann ich zumindest von dieser Rede, die am Mittwoch er da gehalten hat, vor dem Weißen Haus noch. Kann ich das nicht sagen? Also, was er da drin, da hat er eigentlich Aber Chris, ja, Dog vorher doch, Whistling, doch, er hätte wohl dauernd. irgendwie zur Jedes zweite Rallye. Wort ein Dog Whistle. Walk Also down zum Pennsylvania Kapitol Avenue. eingehen. Ist doch klar, was er damit gemeint hat. Ja, Ja, sowas in der Art. das Einzige, wo er überhaupt das angesprochen hat, dass sie zum Kapitol weitergehen, hat er explizit gesagt: Peaceful, make our voices heard. Und nichts irgendwie von wegen. Ja, wir brechen da jetzt ein oder wir hängen die jetzt oder irgend sowas, was dann da irgendwie hinterher draus gemacht wurde oder so. Und dann gibt es natürlich so Sachen, wo die Leute dann irgendwie rufen, fight, fight, fight, fight, fight. Aber das ist auch in einem Kontext halt bezogen auf, dass er halt meint, so ja, ich hier, also mit diesen Betrugsvorwürfen, die er dann natürlich da wieder wiederholt und wo ich auch, also das irgendwie, das eine Stunde von der Rede, die eine Stunde 15 Minuten ging, irgendwie waren irgendwie wieder dieses ganze Erzählen, was da angeblich alles an Betrug irgendwie passiert sein soll. Ne? Also da war ich auch ganz schön baff, auf jeden Fall, dass er das da, und er hat das ja auch abgelesen vom Teleprompter, also muss da vorher irgendwie aufgeschrieben haben. Auch keine Ahnung, also alles ein bisschen, ja, aber Ja, auch voll ein da, bisschen ne? trocken, die ganzen Zahlen immer, ne? Und ja, also ich habe halt auch keine Ahnung, was da noch irgendwie dran ist oder so. Ich habe bei Twitter jetzt noch ein paar Sachen irgendwie verlinkt bekommen gehabt, über alle möglichen Dinge, die da, was er da irgendwie behauptet hat von Leuten, die irgendwas unter Eid ausgesagt hätten und dann wurde das irgendwie wieder zurückgezogen und solche Sachen. Das mag ja auch alles stimmen. Also ich habe da auch so meine Zweifel, ob an diesen Entschuldigungen da überall was dran ist oder so. Aber auf der anderen Seite, ne, wenn man irgendwie meint, das wäre ja alles, hätte man ja alles absehen können, das wäre ja alles klar gewesen vorher. Also die Leute, die ich eigentlich gesehen habe, die 4 Jahre lang rumgerannt sind und so Sprüche gebracht haben wie by any means necessary, na, das war ja mal so eine Truppe da mit dieser Tante da in Berkeley, die in einem Beitrag vom ZDF-Auslandsjournal war das, glaube ich, irgendwie da als Protagonistin irgendwie gewählt wurde, so als die Gute quasi gegen den bösen Milo und so. Und das wurde anmoderiert mit, ja, die Redefreiheit in Amerika wird missbraucht. Und damit meinten sie dann halt, dass da irgendwie Milo und ich weiß gar nicht mehr, wer war der andere, war das irgendwie mit Sargon oder war das mit hier diesem, ich weiß schon nicht mehr, irgendwelche Leute wollten da ja in Berkeley, irgendwie wurden da ja eingeladen von so einer konservativen Gruppe und da sind sie dann da total ausgerastet, irgendwie auch 2 Tage lang oder so. Aber das ist natürlich auch alles kein Problem. Und da gab es ja auch dieses berühmte Graffiti mit Liberals get the bullet too, was sie da irgendwie an die Wand geschmiert haben. Und unter den Umständen möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wie groß der Aufschrei war, als angeblich Tränengas eingesetzt wurde, um Menschen vor dem Weißen Haus irgendwie zu vertreiben, weil der Herr Trump nicht wollte, dass sie sich noch näher irgendwie in seinen Garten begeben. Und das Geschrei deswegen und dann diese hasserfüllten Postings so von wegen, ja, warum schießen die nicht? Und wenn das Black Lives Matter gewesen wäre, hätten die mit den Gewehren reingehalten. Und Ja, dieses das haben wir ja in ganze Portland gesehen, ne? Da wurde ja über unsägliche. 100 Tage lang das Gerichtsgebäude quasi, ja, Ja, aber du siehst dann die belagert haben, ne? Bis sie Like-Zahl. reingekommen sind. Nach 100 Tagen, 120 Tage oder sowas. Ja. Hat man ja gesehen, wie die Polizei die da immer vertrieben hat. Ja, aber du siehst ja Ja, die mit so Likes dann perfiden auch unter Linden, weißen solchen Barrikaden. Behauptungen preis. Du siehst ja, dass die Leute das liken und dass sie das glauben. Das ist halt. Ja, auch es wieder. Wird ja nicht anders erzählt, wie es da immer vor Ort ist. Es wird ja über diese ganzen Ereignisse immer nur sehr vage berichtet und dann wird immer unterstellt, ja, ihr wisst ja, wie der Trump ist und ihr könnt die Details euch ja denken. Ne, klar, der Trump hat natürlich eine ganz schlimme Rede gehalten, ihr wisst ja, wie er ist. Ja. Da muss man gar nicht auf die Details eingehen. Das ist ja alles, was hier in der Berichterstattung ankommt in Deutschland. Ne? Ja, wortwörtlich. Also genau so. Ich erinnere das gerade so ein bisschen an den Beckedahl, den ich gesehen habe bei Phoenix, der von falsch verstandener Meinungsfreiheit geredet hat. Also das ist wie, ne, so entweder oder so, aber nicht so. Ne? Ja, das ist ja... ist auch der Hammer, oder? Es wäre gut, wenn da mal ordentlich drüber berichtet wird, ja. Weil das, was es eigentlich für ein richtiges Desaster ist, wie der Trump das wirklich verkackt hat, ist eigentlich, es ist nicht so, wie die es sagen, aber es ist wirklich peinlich, richtig amateurhaft. Also, naja, ich meine, bei der Wahl gab es ja schon einiges an Unregelmäßigkeiten, sagen wir mal so, aber natürlich nicht genug, um das jetzt annullieren zu lassen. Schon irgendwie finde ich auch erstaunlich viele, wie gesagt, aber wenn er war jetzt auch, das hat der Max Otte jedenfalls so gesagt, war im Prinzip drauf und dann das ganze System da in Frage zu stellen und das geht dann auch den meisten Amerikanern einfach zu weit oder so. Und dem Court da erst recht, die haben es dann entsprechend auch dann das Wahlergebnis ja als korrekt oder was da dann erkannt was, ne? So ist er dann gewesen am 6. Na, auf jeden Fall hat er seine Rede noch drüber geschimpft. Hat der Trump aber bei den grundsätzlichen Finanzentscheidungen immer alles mitgemacht. Er hat bei seiner Rede noch darüber geschimpft. Nicht so ganz, was der Max da gesagt hat zu. Er hat bei seiner Rede noch drüber geschimpft, dass Oprah ihn nicht mehr mag. Er meinte so, Oprah wäre früher so eine gute Freundin von ihm gewesen, jetzt mag sie nicht mehr. Das hat, glaube ich, die Leute auch richtig angepisst. Das hat die bestimmt auch total aufgestachelt. Und dann hat er sich noch darüber beschwert, so richtig kleinlaut, dass seine tollen Supreme Court Appointees ihn jetzt alle nicht stützen. Und was ich halt auch faszinierend fand, ist, dass er dann auch noch so erzählt hat, irgendwie mit dem Kavanaugh halt, ne, dass alle ihm irgendwie gesagt haben, ja, lass den doch fallen, so, das macht nur Ärger und so. Und er hat halt gesagt, nee, der ist anständig und ich stehe zu dem und so. Ja, dafür fühlt er sich dann wahrscheinlich auch irgendwie hintergangen oder so, Trump halt, ne, also der, ja. Das ist schon wahr, dass er auf jeden Fall so ganz schön von sich überzeugt ist halt und von ja, das klar. Ist einfach wirklich peinlich, dass jetzt das jetzt wirklich einer und das ist ja eine neu, das ist es ja, das ist eine neue Art, so solche Seiten hat er nicht aufgezogen bisher. Ja. Es hat sich was verändert. Ja, wie gesagt, also das Zerren am Wahlsystem, das war dann irgendwie nicht mehr so beliebt. Aber du hast ja recht, dass er die Sachen mitgetragen hat meistens. Ich habe die Zahl im Kopf von 19% Unternehmenssteuer, die er eingeführt hat, von, weiß ich nicht, 35 runter oder so, oder 30 vielleicht vorher. Das ist natürlich auch eine Scheißpolitik, ne? So geringe Steuern macht ja, das Unternehmen. Ja, das sind Details. Ja, aber ich meine, Hauptsache, man hat einen Boomer, den man rausziehen kann. Vielleicht ist das ein ganz guter Übergang zu Gamer. Ich wollte dann, du hast ja gesagt, dass er die Finanzentscheidung alle mitgetragen hat und das war ja zum Beispiel eine. Genau, ja, ich meine jetzt hier nur über Symptome die ganze Zeit. Ja? Wir reden nicht über die Gründe, warum das passiert ist auf dem Kapitol, was uns zu dem Artikel hier bringt. In the wake of the storming of the US Capitol on January 6th by Trump supporters, bystanders on social media had plenty to say about the root causes and contributing factors that may have led to this flashpoint. Among these was Gamergate, the year-long harassment campaign from 2014 to 2015 that eventually became subsumed into the greater rise of the alt-right movement online. Aber nur May eventually. Also, das hier einfach so runterzureden, als wäre das eine Tatsache. Lass den Finger ziehen. Das ist unsagbar. Ah ja, Romano, was bist du für eine Entschuldigung für einen Journalisten? Und dann kommen, du kannst ja mal runterscrollen, kommen dann irgendwelche Web-Personalities, ja, die ihren Senf dazu geben, wie oh, wow. Shiner Moon, ja. Seems some people say this in private to protect themselves, so I'll say it out loud. There is a direct line from the game industry and media's failure in addressing Gamergate to the right-wing terrorism we're seeing today. Period. Ich weiß jetzt nicht, was Ihre Menstruation damit zu tun hat, aber eine direkte Linie von der Game-Industrie, also sie, Sie unterstellt praktisch das EA und Ubisoft oder wer? Wer ja, bezahlt die All Right so. Oder ja. Was? Bei Civilization machen das mit Absicht so. Oder hier haben wir Leona Frotzki, die sich selber einen rosa Winkel ansteckt. Das ist ungefähr so, als würde man behaupten, man sei Anne Frank oder Sophie Scholl, weil man bei Corona nicht raus darf, Leona Frotzki. Gamergate, MRAs, R. Trump, Reddit Trump, Proud Boys, etc. were all canaries in the coal mine. And you all didn't pay attention or told us we were exaggerating. Ja, Gamergate, Menschen, die sich dafür einsetzen, dass Gleichberechtigung keine Einbahnstraße ist, die sind dasselbe wie die Leute, die in R. Trump rumhängen und die Proud Boys. Ja, der nächste Absatz ist auch gut. As many have pointed out, Gamergate was by no means the beginning of the rise in extremism. Ja, the fall lies with a broad cocktail of factors ranging from centuries of racism to decades of neoconservative grassroots organizing to the rise of conservative media and online echo chambers to internet recruitment by actual white supremacists and much more. Gamergate was bei einfach mal alles in einen Topf und umrühren, ja. Also Gamergate ist entstanden aus Jahrhunderten Sklaverei, neokonservativer Graswurzelorganisation, die Konservativen, the rise of conservative media. Wo denn? Wo? Die einzigen Leute, die ich sehe, die conservative media machen, haben Probleme, ihre Server zu behalten und ihre Werbekunden zu behalten, weil die ständig von genau diesen Leuten hier, wie die Dame im nächsten Tweet, angegriffen werden. Internet Recruitment by actual white supremacists. So viel wie ich im Internet rumhänge, müsste doch inzwischen mal jemand versucht haben. Oder erfolgreich versucht haben auch, mich irgendwie zu bekehren. Das haben ja Leute versucht. Aber, wer kennt aber es nicht? Ne? Die lache ich aus. Wer kennt es nicht? Ich habe immer noch Minderheiten geräten zwischen den Szenen von den ganzen Decades der Unterdrückung. Hey, if you want to say Gamergate led to this without acknowledging that Gamergate was a symptom of the larger systemic bigotry that has always existed, an extension of DV. What's DV? Domestic violence. Ah, okay, an extension of domestic violence and the failure of online platform holders to act right. To act right. I really don't appreciate being used like that. Also, Madame hier, Zoe Quinn, fühlt sich benutzt, weil irgendjemand Gamergate gesagt hat. Zieht euch das mal rein. Zieht euch das bitte einfach mal rein. Ja, wer Gamergate gesagt hat, muss auch alles, was schon immer schlecht gewesen ist, sagen. Ja, und natürlich hier. Sie haltet das aber auch kurz vorm Zusammenbrechen. Ne? Und du musst natürlich 5 € ins Gamergate-Schwein packen. Auch die hat wohl keine Consulting-Kohle bekommen für den Artikel. Deswegen musst du direkt dran erinnern: hey, nächstes Mal kriege ich ein Stück vom Kuchen vorher mit ab. In the fall of 2014, under the premise that they were angry at unethical games journalists, a lie that persists today. Thousands of people in the games community began to systematically harass, heckle, threaten, and dox several outspoken feminist women in their midst, few of whom were journalists. The harassment occurred under the social media hashtag Gamergate, which is still a hotbed of debate and any anti-feminist resentment today. A hotbed of debate. Ja, das ist ja mal eine Beleidigung, die ich mir gerne anstecke. Super. A hotbed of debate. Anti-feminist resentment. Nein, wir sind nicht anti-feminist. Sind wir nicht. Sind wir überhaupt nicht. Ich bin absolut für Gleichberechtigung. Und wenn Aya Romano sich hier einen zusammenlügt, kann ich ihr auch nicht helfen. Was ich mache, ist radikalen Feminismus kritisieren. Sonst nix. Ich habe es gerade mal kurz korrigiert. Verstehe ich nicht. Was hast du gemacht? Ich habe das mit Eliza Persist Today hinter deren Aussagen geschoben. Ja, das passt. Oh, und sie haben also natürlich auch Forderungen. die sie daraus ableiten, die Journalisten, weil Journalisten sollen ja immer politische Forderungen stellen für, ja. Police have to learn how to keep the rest of us safe from internet mobs. Also die Polizei soll in Zukunft mehr tun, um diese Menschen vor Kritik zu schützen. Das kann die Polizei aber nicht. Die ist für Straftaten da, die schon passiert sind. Und hier werden natürlich auch schöne Sachen reingerührt. Cyberstalking, Revenge-Porn, was weiß ich. Threatened and doxed out of their homes. Wir wissen ganz genau, dass Zoe Quinn geplant hatte, die letzten 3 Monate von 2014 in Europa zu verbringen. Also es ist alles scheiße, es ist alles gelogen. 8chan, bla bla bla, immer das Gleiche. Businesses have to learn when online outrage is manufactured. So wie True Fruits zum Beispiel, die Business meinen die wahrscheinlich, oder? Leute, die, oder wie hießen die anderen da? Chick-fil oder wie? Ja, das sind Chick-fil-A, die Leute, die, ja. Oder Chick-fil-A. Ja, nee, die wollen das natürlich so haben, dass nur die Leute auf ihren Krempel hören, aber auf den anderen Krempel nicht. Natürlich, ist klar, aber ich wollte damit klarstellen, dass das hier halt eine Forderung ist, die genauso gut nach hinten losgehen kann, wie so viele von ihren Forderungen, weil wenn die Unternehmen mal überreißen würden, dass die Leute, die sie in ein schlechtes Licht wegen solcher Sachen stellen, halt eine verschwindend kleine Minderheit sind. In 2016, Gaber get brutally harassed a Nintendo employee, targeting her on social media, unearthing her old writing in order to accuse her of pedophilia and vilifying her to her employer. Instead of protecting the employee from the onslaught of misogynistic abuse, Nintendo responded by firing her. Das hier ist eine sehr kurze Version der Geschichte, lieber Aya Romano. Und wenn ich in Amerika wäre, würde ich die SPJ auf deinen Hals hetzen, weil du lässt hier nämlich die Fakten weg. Erstens mal, unearthing her old writing. Wenn man eine Master's Thesis schreibt, dann ist die öffentlich. Die braucht man nicht zu unearthen. Dann ist die unter dem Namen der Person irgendwo findbar im Internet. Und so zu tun, als wäre ein akademisches Papier, das die Dame geschrieben hat, für das sie einen Grad bekommen hat, als wäre das irgendwie unearthing her old writing, ist schon mal verlogen bis zum Anschlag. To accuse her of pedophilia, nein. Das hat keiner getan. Was man ihr vorgeworfen hat, ist, dass ihre Arbeit, die das Thema hatte, wie man kindliche Sexualität doch mehr befreien und zulassen sollte, dass in der Arbeit dafür plädiert wurde, dass zum Beispiel das Age of Consent gesenkt wird, also das Alter, ab dem eine Person sexuellen Handlungen zustimmen darf und Ähnliches. Daran haben die Leute Anstoß genommen und das halte ich auch für ein Thema, wo man Anstoß nehmen darf. Instead of protecting the employee from the onslaught of misogynistic abuse, Nintendo responded by firing her. Ist falsch. Ist einfach gelogen, Aya Romano. Allison Rapp ist nicht gekündigt worden, weil irgendwer gesagt hat, die ist böse, die ist pädophil, die ist ein Social Justice Warrior. Die gute Frau ist gekündigt worden, weil sie neben ihrem Job als Nintendo-Markenbotschafterin als Escort gearbeitet hat. Und sorry, ich denke mal, es gibt Regeln für Nebenjobs in Amerika und ich denke dass halt Nintendo, wenn die davon Wind kriegen, ein japanisches Unternehmen, dass das nicht unbedingt halt einen Sexworker als Representative da stehen haben möchte, der auch noch für Kinder zuständig ist. Ja, so verlogen ist Aya Romano. In 4 Zeilen so viele Lügen einzubauen durch Weglassen, ist schon eine gewisse Kunst. Ja, oder? Dann kommt halt noch das ArenaNet-Ding, wo Entwickler Leute angepault haben auf Twitter auf die übelste Art und Weise. Dann kommt Chuck Wendig, der auch auf Twitter und im Netz die Leute beleidigt hat, wie es nur ging und so weiter und so fort. Social media platforms didn't learn how to shut down disingenuous conversations over ethics and free speech before they started to tear their cultures apart. Ja, das ist gut. Ja. Das ist ja wohl das Allergrößte. Disingenuous Conversations over Ethics and Free Speech. Wer hat denn das zu entscheiden, ihr Arschlöcher? Mhm. Das habt ihr doch gar nicht zu entscheiden, ob das eine Disingenuous Conversation ist. Nur weil ihr die nicht versteht und weil ihr die Standpunkte, die diskutiert werden, nicht teilt, hat das da nichts damit zu tun, dass das unehrlich ist. Es ist wirklich, als hättet ihr nicht begriffen, wie man unter Menschen politisch irgendwie Diskurs führt. Ich habe wirklich das verdammte Problem, ihr habt vielleicht ein bisschen viel Harry Potter gelesen und nichts anderes. Kann das sein? Viertens, violence against women is a predictor of other kinds of violence. We need to acknowledge it. What? What the fuck? Violence against women is a predictor of other kinds of violence. No, violence is part of the human nature. Traurigerweise. Aber es ist so. Violence is violence. Und wir wissen auch ganz genau, dass die Gewalt gegen Frauen zwar ist schrecklich, jede Gewalt ist schrecklich, aber dass die einen deutlich kleineren Teil ausmacht an der ganzen Gewalt als die Gewalt gegen Männer. Weil, wie soll das also... Das heißt, das ist so ein bisschen wie dann der Kanarienvogel oder was, wo eine Frau geschlagen wird, werden hinterher auch fünf Männer geschlagen oder was? We need to acknowledge it. Wie heißen so Floskeln dann so, so soll es sein oder so, was dann im Chor gesagt wird? We need to acknowledge it. Amen und Amen. Ja. Akzeptanz. In 2012, male backlash against feminist media critic Anika Sarkeesian over her attempt to expand her commentary on films into commentary on games was so intense it made international headlines. And her harassment involved doxing, death threats, rape threats, and bomb threats, some so serious that she was driven out of her home for weeks. One planned Sarkeesian lecture at a college campus was cancelled over a mass shooting threat. No, it was cancelled, weil Anita gesagt hat, obwohl die Polizei gesagt hat, diese Bedrohung ist absolut nicht glaubhaft, möchte ich lieber trotzdem nicht auftreten, weil das nämlich mehr bringt für meinen Social Credit Score. Ach Mann, Und natürlich fünftens, politicians and the media must take online ironic racism and misogyny seriously. Ich höre Ingrid Brodnik im Hintergrund lachen, ja, dass man das Lächerliche nicht der Lächerlichkeit preisgeben darf, weil das dann noch lächerlich, ich weiß es nicht mehr. 6 years later, it seems the rest of us are still struggling to learn from the consequences. Erzähl uns vom Gamergate-Krieg, Opa, wie war es damals, als euch die Gamer mit Senfgas beschossen haben in euren Gräben? Zum Kotzen. Zum Kotzen. Das war aber nur ironisches Senfgas. Ja, das war ganz ironisches Senfgas. Ebony and Irony. Exploratory Journalism. Ja, nee, Explanatory. Explanatory. Explanatory, ja, okay. Das ist jetzt das neue Wort für eine Lüge nach der anderen. Ist auch amerikanisch oder so. Explain, schreibt man mit AI oder so. Explanatory. Ja, das war Voxplaining. Hier haben wir nochmal eine Nahaufnahme von Shenya Moon. Ja, sie, das ist der gleiche Shenya Typ, Moon, den wir im Endeffekt eben schon in der Sammlung haben. Die demokratischen Sozialisten von Amerika. Ja, die lächelt aber freundlich. Sind gegen Gamergate. Also Comicsgate. Scratch a proud boy and the Gamergator bleeds. Ihr seid echt, ihr seid wirklich, ihr seid großartig. Ex-Neonazi explains how white supremacists use Fortnite and Minecraft. Ja, das ist der einzige Artikel zu dem Thema offensichtlich auf der Welt, so großartig schlimm ist, dass thank you for saying it. Preach, sister. Fucking scream it from the rooftops. We want so many people. Been screaming this for years and paid the high price for it, so I keep preaching it. The anti-SJWs led to more radicalized voices and the increase of their followers. We all know their names. Gut bereinigt von Gegenstimmen, ne? Genau so. The young white man's introduction to the culture war. Yes, this. Say it louder for the CEOs in the back. Oh Gott. Kreiswigs nennt man sowas. Und es hört nicht auf. Arthur Gies, auch ein Spielejournalist. I know some mainstream news media people follow me on here for whatever reason, so please, I'm begging you all to apply network resources to observe the lineage between Gamergate and today. It's a straight goddamn line. Du bist ein Lügner und du diffamierst Andersdenkende auf so eine üble Art und Weise. Ich hab langsam echt den Kanal voll nach 6 Jahren, muss ich sagen, von euch Leuten. There weren't any criminal consequences for Gamergate. Then there weren't any criminal consequences for the alt-right. Then there weren't any consequences for Nazis. Then there weren't any consequences for sedition. America is getting worse because we won't have consequences. They threw rocks from the moon at us and there were no consequences. What a kranke Rhetorik, ey. Ashley Lynch kennen wir auch. Eine Hassschleuder vor dem Herrn. The worst part, and you can make fun of this all you want, I can draw a direct line from China Edgelords wanting to destroy a female game designer to a fascist insurrection attempting to violently overthrow a country. Mit 12 Mann und eine davon hat eine Maske auf mit Hörnern oben dran. Mit 12 Mann violently overthrow the country, Ashley Lynch. Geh mal zum Arzt. Da haben wir wieder die gute Frau Moon, die hatten wir ja schon dreimal oder so. What I'm seeing across the timeline are white people tracing back the first signs of white supremacy turning against them personally. Lots of 2016 and Gamergate and so on. Those events were important and played their part, but on their own it's privileged. And short-sighted. I know I RT'd this earlier, but I saw this pipeline play out in real time. Gamergate was like a cracked funnel over a coffee carafe. Poor gamers in, alt-righters popped out. A couple drops didn't make it to the final spot, but for the most part, the pipeline worked as it's intended. Und hier haben wir Anita Sarkeesian, die dem Zoe Quinn Tweet zustimmt, dass I really don't appreciate being used like that. Und darunter haben wir Lee Boozman Alexander. Same cheers. Auch Lee und Anita fühlen sich missbraucht, wenn jemand. Same. Missbraucht. Same. Spitzenbeteiligung. Same. I haven't fought this hard for this long for what happened to me. And so many people I love seen as a cause and not a symptom. For it to lose all context and connection to systemic harm and not to be seen as an example of a much larger, older and ongoing problem. Gamergate is white supremacy. Gamergate took slaves! Fuck off. All of you. Oh, fuck off. Das ist wirklich. So ihr seid so unsagbare Narzissten. Und das ist so widerlich, wie ihr euch hier ins Rampenlicht drängt, sobald auch nur irgendwo ein kleiner Strahllicht hinfällt. Es ist ekelhaft. Widerlich und abartig. So. Ach, und es hört ja nicht auf. Ihr habt alle meinen Kram an Anfang gepackt, damit ich mich richtig aufrege. Oh, die Kapitol-Eindringlinge, wie die Könige. Ein Männertypus. Die Trump-Anhänger, die ins Kapitol eindrangen, lachten gelöst, als seien sie unverwundbar. Dahinter steckt ein gefährlicher Männertypus. Dann kommt ein Bild von dem Typ, der auf Pelosis Stuhl sitzt. Men laughing oder was? Der eine fletzte sich gelöst grinsend auf dem Stuhl von Nancy Pelosi, den linken Fuß locker auf ihren Schreibtisch gelegt. Ein anderer trug lachend ein Sprechpult mit einem Repräsentantenhaussiegel. Wie auf Speed, sagte ein Kollege über seinen Gesichtsausdruck. Was muss das in diesem Moment für ein großartiges Gefühl für die Trump-Anhänger gewesen sein, die am Mittwoch in das Kapitol eingedrungen waren? Sie waren gekommen und hatten alle anderen vertrieben. Für einen Moment waren sie die Könige. Ja, großartig. Ja, aber echt, das ist quasi dieses Five Minutes of Fame auf aber die ehrlich. Spitze getrieben. Wirklich. Ja. Auch nach 4 Jahren rechtspopulistischer US-Regierung gibt es offenbar keine Strategie, um klug mit Donald Trump und seinen Anhängern umzugehen. Der Versuch, die Geschehnisse zu rationalisieren, egal ob man die Männer als irre Einzeltäter versteht oder als Gefahr für die Demokratie, setzt bestimmte Regeln voraus. Regeln, Definitionen, über die man nicht mehr sprechen muss, weil sie gesetzt sind. Ja, es war ein Humbug. Also ich meine, man merkt schon alleine daran, dass die ja noch nicht mal daran gedacht haben, sich zu vermummen bei diesem ganzen Gedöns und so, wie wenig Professionalität dahinter steckt. Also auch das wieder, wenn man das vergleicht mit dem Zeug, was die Linksextremen da über Monate abgezogen haben, ne, das ist überhaupt gar kein Vergleich. Ich wüsste auch gerne mal, wie viele Leute von der Trump-Rally kamen und wie viele dann am Ende im Kapitol waren, wie viel Prozent der Leute so bescheuert war. Und das sagt er ja auch nicht. Es waren keine Hunderttausende im Kapitol drin, also das ja, ist eben. Ja, und die umgekehrt würden die ja mit diesem Krempel nie ankommen. Die würden ja nie irgendwie sagen, so, ja, hier diese ganzen hier Black Lives Matter-Leute und so, Antifa, die irgendwie rumrandaliert haben über Monate hinweg. So, ja, die haben ja diese Ansicht und jene Ansicht und Feminismus und so weiter und so fort. Das ist alles ein Konstrukt, das ist alles eins. Da können wir uns jetzt drauf verlassen, so, wenn damit irgendwer um die Ecke kommt, dann am besten gleich wegzensieren, weil das führt ja dann am Ende dann da halt hin. Also, das würde ja auch keiner machen. Und das wäre ja auch genauso Banane, aber das wollen sie halt alles nicht sehen. Das sind auch Leute, die da ihr geschlossenes Weltbild haben. Also der nächste Absatz relativiert das ein bisschen. Sie sagt dann, aber mit diesen Regeln, mit der Vorstellung rationalen Handels, kann man Trump und seine Anhänger nicht fassen. Trump handelt nicht strategisch politisch und genauso wenig verstehen sich seine Fans als politische Opposition zur demokratischen Sphäre. Nein, sie gruppieren sich gefühlsmäßig um das Ideal eines bestimmten faschistischen Männertyps, ähnlich dem, den der Publizist und Soziologe Klaus Theleweit schon lange und immer wieder beschreibt. Ja. Trump-Anhänger mögen Männer und Frauen sein und ihre rechtsextremen Neigungen unterschiedlich stark ausgeprägt. Im Zentrum ihres Denkens steht als Ideal immer ein Mann, der sich mit ideologischen Größenangeboten identifiziert, weil er sich im eigenen Leben gekränkt fühlt, fragmentiert und diesen Zustand nach außen in Akte der Gewalt wendet. Genau. Theleweit, typisch. Die Gründe für seine Kränkung mögen strukturell und historisch aufgestaut sein, in Klammern wirtschaftlicher Frust, das Gefühl, dass einem als weißer Mensch bestimmte Privilegien zustehen, von Frauen verachtet zu werden. Wir kennen diese Diskussion. Sein empfundenes Leiden aber ist individuell. Aus dem Gefühl, einem männlichen Ideal entsprechen zu wollen, real aber ein armes Würstchen zu sein, entsteht eine narzisstische Kränkung und der Wunsch, es allen mal richtig zu zeigen. Was der Theweler mit diesem Text getan hat, ne? Ich halte das für eine bitterböse Pathologisierung von Andersdenkenden, muss ich sagen, so wie das hier steht. Ja. Weil, also erstmal zu behaupten, dass Trump-Anhänger bis zu einem gewissen Grund sowieso rechtsradikal sein müssen. Mal so, also eben, also das variiert nur in der Menge. Rechtsradikal. Ich glaube, er hält 3/4 der Gesellschaft für rechtsradikal. Ja, hat er mal so gesagt auch. Finger oder so. Und dann ist es auch so, dass halt jeder, der meckert, jeder, der sagt, scheiß Merkel oder irgendwie sonst irgendwas, der hat halt einen kleinen Penis und deswegen ist er sauer. So kann man das ist ungefähr, das ist das Äquivalent. Oder seine Arbeit verloren oder so. Zu den ungefickten Trullers. Das ist das Äquivalent. Und da wird das aber von einem Wissenschaftler als klare These vertreten. wenn jemand den Damen sagt, dass sie doch wohl mal kopulieren sollten, ist das natürlich Harassment. Ist klar. Das ist ein Wissenschaftler, ja. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Bücherschreiber. Hm. Ach so, ich dachte, der wäre Soziologe. Also okay, stand da, deswegen habe ich Wissenschaftler gesagt. Ja. Also hat er beide recht. Er ist Wissenschaftler in Anführungsstrichen und eigentlich ist er nur ein Bücherschreiber. Ja. Und jetzt kommt mein Lieblingsabsatz, nämlich Verschwörungstheorien und Rassismus sind in diesem Milieu so verbreitet, weil sie einen Ausweg bieten, die Schuld an persönlich empfundenen Missständen nicht bei sich selbst zu suchen, sondern anderen anzukitten. Strukturell, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich find's großartig, weil dieser Satz beschreibt ja eigentlich sehr gut, was, wovon Ferda Ataman, Hengame, Yagami Farah, Malcolm Ohanwe, Quadrumilf und diese ganzen Leute leben. In ihrem Milieu sind diese Verschwörungstheorien und der Rassismus so weit verbreitet, weil sie einen Ausweg bieten, die Schuld an persönlich empfundenen Missständen nicht bei sich selbst zu suchen, sondern die weiße Mehrheitsbevölkerung anzupimmeln, bis die keinen Bock mehr hat. Was? Ekelhaft. Tja, nach diesem ganzen Blödsinn mal kurz eine Sache noch gesagt. Das als Kuh zu bezeichnen, ist natürlich übertrieben. Aber eine Sache, die meiner Meinung nach zu wenig erwähnt wird, ist, dass relativ viele Computer von Kongressangehörigen abhanden gekommen sind während dieser Aktion. Oh, das ist natürlich nicht so schön. So, und das ist extrem bedenklich. Ja, wobei ich auch nicht verstehe, warum stehen die da einfach so rum? Ich habe jetzt aber auch keinen mit Computern weglaufen sehen oder so. Ich ja, also von der Pelosi, der Computer ist ja wohl weg. Und natürlich, das ist, und ich finde die ganze Aktion total für den Arsch. Dumm und kontraproduktiv und kriminell. Aber es ist halt kein Putschversuch. Das ist alles. Das sind Arschlöcher, die Leute, die da rein sind und alles kaputt gehauen haben. Sind die nicht mit AKs reingerannt und haben um sich geballert? Also, nee, das war woanders. Das ja, war, die hatten wahrscheinlich auch ihre eigene Verfassung dabei und diese Ausrufe. Ja, Somalia oder wo war das? Die haben ja auch da schon, ich glaube, die haben auch schon Leute ernannt. Also die haben schon gesagt, hier der Jerry mit dem Hörnerhelm, der ist jetzt Parlamentspräsident. Ne, Baked Alaska, Verteidigungsminister. Dieses Ding hier ist die Gewerkschaft der Google-Mitarbeiter, die Alphabet Workers Union. Die haben sich auch dazu gemeldet und das habe ich eigentlich nur mit reingenommen, weil es da in der Mitte ungefähr einen Tweet gibt in der Chain, den ich kurz vorlesen wollte. Wo war es denn? YouTube must no longer be a tool of fascist recruitment and oppression. YouTube soll nicht länger ein Werkzeug für faschistische Rekrutierung und Unterdrückung sein. Anything less is to countenance deadly violence from Gamergate to Charlottesville, from Christchurch to Washington DC, from Bolsonaro to Trump. Habt ihr den Schuss nicht gehört? Google Alphabet Workers Union. Deadly violence, tödliche Gewalt. Gamergate? Ist bei euch was ausgefallen? Ich finde es nicht, also es ist nicht mehr rational fassbar, was hier zusammengelogen wird, nur weil den Leuten nach 6 Jahren immer noch der Arsch blutet. Das soll wahrscheinlich eine Bewerbung beim öffentlichen Rundfunk in Deutschland werden, oder? Klingt nach einer Huberts-Produktion. Das ist alles dabei. Christchurch, Charlottesville. Komm nicht drüber weg. Tödliche Gewalt von Gamergate. Gegen was? Gegen die Leute in Counter-Strike oder was? Ja, genau. Gegen die Sims. Oh. Ja, weil unsere Sims verhungern lassen, weil wir zu viele Briefe geschrieben haben wegen Ethik. Sag nicht so oft Sims, sonst denkt der Algorithmus, wir sprechen über Sims. Und dann werden wir wieder runtergestuft. Ja, die Google-Gewerkschaft. Ja, da weiß man dann ja auch Bescheid, dass man irgendwie auf YouTube irgendwie so die Zukunft nicht setzen muss, ne? Ich hatte ja schon gesagt vorher, das mit BitChute, da war ich aber auch nicht ganz zufrieden, weil da so viel wirklich rechtes Zeug ist, ne? Aber es wird irgendwie halt auch immer schwieriger, also sich darauf zu verlassen, dass man einigermaßen brauchbar informiert wird auf YouTube, ne? Die, also ich, wir werden ja später sicherlich auch nochmal über die Sperren und so für Trump reden. Und also wie sich jetzt zeigt, wie viel Macht da in wenigen Händen konzentriert ist, also Bezos, Zuckerberg und wie sie alle heißen. Ja, weiß ich gar nicht. Das ist schon erschreckend. Ja, aber das muss man doch verstehen anhand dieser erschreckenden Bilder. Also das letzte Mal, dass ich solche Bilder gesehen habe, deswegen dieser Artikel, war im Jahr 1993 in Südafrika. Da hat nämlich das Afrikaner Resistance Movement das World Trade Center, das südafrikanische bei Johannesburg, wo gerade Verhandlungen über eine neue Verfassung stattfinden wollten, Ende von Apartheid und so, gestürmt mit Waffengewalt, haben die Leute 2 Stunden quasi als Geiseln genommen, haben ein paar quasi so demütigenderweise ins Gesicht geschlagen und sind danach wieder abgehauen nach 2 Stunden. So, ne, also jetzt einfach mal, weil, wo wir bei Übertreibungen sind, da empfehle ich einfach mal Afrikaner Resistance Movement 1993 bei YouTube einzugeben, sich die Bilder anzugucken. Also das ist jetzt auch nicht filmreif, aber das ist schon mal eine ganz andere Qualität. Ja, wenn wir bei Übertreibungen sind, also es ist wirklich faszinierend, wie übertrieben diese Sache wird da in Amerika. Und dann ist mir eingefallen, ja, okay, Südafrika ist ja ein bisschen weit hergeholt. Nehmen wir doch mal ein amerikanisches Beispiel. Oh, ja, 1976, da ging es um ein Waffengesetz in Amerika, beziehungsweise in Kalifornien. Und da hat das Black Panther Movement quasi auch unerlaubterweise das Parlamentsgebäude in Sacramento, also kalifornische Regierung, mit 2 Dutzend, wie ihr hier seht, bewaffneten Leuten quasi gestürmt. Die sind jetzt nicht bis in alle Räume vorgedrungen, die sind auch nicht gewalttätig gegen irgendwelche anderen Leute geworden. Aber ähnlich wie die Aktion von dem Afrikaner hat das der politischen, deren politische Seite nicht unbedingt geholfen, diese Aktion. Hier, die Sache hat den Black Panthern auch nicht geholfen. Danach sind die Waffengesetze sogar viel, viel strenger ausgelegt worden. Und der Ruf war auch ruiniert. Und also einfach nur mal, um so ein paar andere ähnliche Ereignisse in der Vergangenheit in Kontext zu stellen, wie das, was jetzt vor ein paar Tagen in Washington passiert ist. Allerdings ist die Berichterstattung, es ist so schlimm. Es ist kein Spaß. Ich will kurz nochmal für unsere Zuschauer, die uns nur hören, sagen 1967, weil der Price hat aus Versehen 76 gesagt. Natürlich 1967. Pardon. Ich meine, das Bild ist cool. Interessant, muss man sagen. Ja. Ne? Ist ikonisch irgendwie. Ne? Ist das LL Cool J? Die Waffen haben sie genug dabei, gab es ja nicht, ne? Also man sieht einen Black Panther in der typischen Jacke mit dem Beret, der Sonnenbrille und halt einem nicht automatischen Sturmgewehr. 1967, ne? Kann ich sagen. Halt. Ich bin kein Waffenexperte. No, not a weapons buff. Also auf dem Teppich bleiben. Ne? Aber Überreaktion ist ja Name of the Game, deswegen Permanent Suspension of Real Donald Trump. Ne? Weil, wie wir ja vorhin schon ganz kurz angedeutet haben, das war ja sowieso die intelligenteste Aktion überhaupt. Das Video, wo der Donald Trump sagt, hier Leute, bleibt mal auf dem Teppich, geht mal nach Hause, das Video zu löschen. So, das hat halt zu sehr seltsamen Szenen geführt in Amerika. Bei Fox News hat der Donald Trump das per E-Mail an einen Reporter geschickt und der Reporter hat das quasi von seinem Computer ins Mikrofon gesprochen. In einer sehr schlechten Qualität. Ja. Und das Mikrofon hat sich immer per USB verbunden und nicht verbunden. Und dann hat man immer diesen Windows-Sound gehört. Super. Ja, also, das war total, denn da braucht er wahrscheinlich in Zukunft Hilfe von uns hier, dass wir ihm erklären, wie das mit der Technik richtig geht. Kriegt er auch so einen kleinen Affen hier. Ja, aber das muss man sich mal wirklich vorstellen. In so einer Situation, und alle haben ja gesagt, er hat ja nicht mal die Leute zurückgerufen und so ein Blödsinn. Ja, hat er schon, nur es wurde gelöscht. Was für eine intelligente Aktion, auf jeden Fall. Da war ja auch noch irgendwie angeblich diese eine Sache, was ich jetzt halt auch nicht mehr nachvollziehen kann, weil es halt weg ist. Wo er da wohl irgendwie so ein vorbereitetes Statement, wo er irgendwie gemeint hat, das wären tolle Leute oder so, wieder irgendwie solche Sachen da. Das war ja auch noch irgendwie, Also oder ihr seid alle großartig oder so. er hat danach noch mal irgendwie so einen merkwürdigen Tweet abgelassen von wegen, ja, wir kämpfen weiter, jetzt erst recht, wir fangen erst an, wir sprechen mit einer Giant Voice, wo dann gleich die Verschwörungstheorien losgingen, weil Giant Voice wohl auch so ein Programm ist, mit dem Army-Stützpunkte die Umgebung vor irgendwas. Und er hatte das in Capitals geschrieben und haben die Leute natürlich gleich, sind gleich ausge... Ah, da ist es doch. Da ist Ja, es, genau. genau. Ich sage jetzt so einleitend mal, dass es halt eben hier von dem Twitter-Blog die Erklärung, warum sie das gemacht haben. Und das wurde ja halt auch viel verteilt, aber selten richtig gelesen. Ich bekenne mich da auch schuldig. An dieser Stelle schönen Dank an den Homo Duplex von Twitter, der mich darauf hingewiesen hat. Das, was hier im Endeffekt ihm vorgeworfen wird, ist nicht so sehr, dass er jetzt selber was gesagt hat, was eindeutig ein Aufruf ist an die Leute, sondern dass Twitter hier festgestellt haben will, weil sie sagen hier, after close review of recent tweets from Real Donald Trump account and the content around them, specifically how they are being received and interpreted on and off Twitter, also quasi wie diese Sachen wahrgenommen werden, wollen sie hier festgestellt haben. Und da meinen sie dann halt eben, dass das als Aufruf wahrgenommen wurde und das schreiben sie dann halt auch zu diesen bestimmten Sachen jetzt dazu. Also zu diesem, Das ist ja was. noch besser. Jetzt bist du dafür verantwortlich, wenn du fehlinterpretiert wirst. Ja, das ist noch Das ist besser eigentlich, ja, aber auf jeden Fall. Pre-Crime. Das ist auch Ja. Pre-Crime im Endeffekt, ne? Also jemanden haftbar machen, bevor irgendwas passiert. Stimmt Ja, im auch. Endeffekt meinen die ja hier, dass quasi andere Leute gesagt hätten, guck mal, er schreibt das, also das. Ne? Also das ist schon so, Ja, dieses also Giant Voice-Ding und diese vorausgesetzt, das Interpretation stimmt halt. halt. Ne? Also nehmen wir jetzt mal an, dass Twitter das wirklich so festgestellt hat. Ja, und dann, genau, das war hier halt diese Sache mit, und kurz danach hat er halt eben geschrieben, für alle, die interessiert sind, ich werde nicht zu der, zu der hier Krönung Einsetzungszeremonie gehen und Vereinigung. Vereinigung, ja, und dann sagen die von Twitter halt eben, dass das so verstanden worden wäre, als ich bin nicht da, also könnt ihr dann auch sicher da quasi da euer Unwesen treiben oder so. Könnte alles in die Luft sprengen, ich Ja, bin nicht da, genau. oder wie? Aber ich verstehe das auf jeden Fall so, dass er ja dieses hier, er das, sie schreiben ja selber, das kam kurz danach. Und hier schreibt er halt eben, die Leute werden nicht, werden, sollen respektiert werden und nicht unfair behandelt werden. Und danach schreibt er halt, ich werde da nicht hingehen. Für mich heißt das so viel wie, durch diese Wahl sieht er das ja so, dass das alles ein großes Unrecht ist und seine Gefolgschaft damit ja dann quasi um ihr Recht gebracht wurde. Und deswegen so nach dem Motto, gehe ich dann da nicht hin und hier zeichne das nicht durch meine Anwesenheit noch aus, diesen ganzen Prozess oder so. So verstehe ich das jedenfalls, aber scheinbar, also Twitter meint, das hätten Leute so verstanden, dass ich bin nicht da, also mach dann mal. Tja, ich meine, wie man nach der Wahl ja sehen konnte, es ist sehr viel schiefgelaufen, es ist auch viel betrogen worden, aber so viel, dass es berechtigt, die Wahl zu ändern. In manchen Staaten gab es ja schon einige Änderungen, da sind ja einige Sachen auch nicht ordentlich abgearbeitet worden von Trumps Seite, amateurhaft, teilweise einfach schlecht juristisch umgesetzt, dass es sowieso keine Chance hatte. Kann man so oder so interpretieren, aber es hat halt nicht ausgereicht, das, was alles schiefgelaufen ist. Es konnte jetzt nicht nachgewiesen werden. Ja, und wenn noch was nachgewiesen wird, dann gibt es ja auch noch juristische Wege. Ja, und vielleicht trommelt der Trump jetzt noch, was das angeht, weiter. Das kann gut sein, aber ne, das als Gewaltaufruf zu sagen, gut, dass er sagt, es wird nicht bei der Inauguration sein. Ja, aber ich verstehe das als direkten Wie soll man das Bezug. als Gewaltaufruf wirklich? Ich habe es immer noch nicht Ja, verstanden. wie gesagt, also sie schreiben hier, dass das angeblich so interpretiert worden wäre, so nach dem Motto, ich bin nicht da, also könnt ihr da dann ruhig Ja, auf die halt losgehen dann, weil mich trefft er damit ja nicht, das erwischt er nur die Richtigen. Ist aber Ja, kein Wort gesagt, ne? Kein weil das Wort auch hat gesagt. so unglaublich feasible ist, dass man nach dieser Aktion am Kapitol nochmal sowas macht und die anderen wieder nicht vorbereitet sind. Also wenn sie diesmal wieder nicht vorbereitet sind, dann glaube ich auch langsam dran, dass das alles irgendwie mehr Agent Provocateur ist. Ja, das Ding ist natürlich, also, wenn man das mal vergleicht, in dieses Gebäude da einzutreten oder bei dieser Feier, die ja offen ist, also die ganzen Leute, die davor stehen, die stehen da ja alle irgendwo rum. Das kann man ja nicht irgendwie absichern. Also. Ja, doch, durch Polizeikordons und Betretungsverbote und sowas werden die schon machen, wenn sie schlau sind. Ja. Ist anzuraten, ja, weil, Ja, also wenn sie ich es halte es nicht auch nicht, machen, ich halte es halt ist auch das. nicht, ich halte es natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass da irgendwelche Leute irgendwas jetzt wieder anstellen, aber ich weiß halt nicht, was das dann mit Trump zu tun haben soll. Man wird das schon richtig zusammenschneiden, wie die Bilder heute von der Demo aus Berlin, wo angeblich die Polizei so böse war. Und wenn man das ganze Video sieht, sieht man die Provokation der Du meinst Antifa das schon. mit diesen ganzen sowjetischen Fahnen? Und wo irgendwelche Leute da in ihre FDJ-Fahne weggenommen wird. Das fand ich auch lustig, also dass man FDJ-Fahnen jetzt den wegnimmt. Also, das ist wie Hakenkreuz-Anstecker. Das ist ein Zeichen dafür, dass jemand doof ist. Das ist doch gut. Das ist wie die Tarnung, nicht die Tarnung, die Färbung bei diesen giftigen Fischen. Man weiß halt gleich, hier gehe ich nicht hin, der hat eine FDJ-Fahne. Gott, das muss ein Idiot sein. Ja, und einfach, Wikipedia. ja, einfach nur nochmal, ich hatte das schon mal vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so, hatte ich da mal darauf hingewiesen, dass jetzt halt in diesem ganzen Ding mit der Redefreiheit in Amerika, da gibt es ja so viele Mythen darüber. Und dieses ist nach meiner Information halt eben der Standard, der im Moment herrscht. Also da muss ich natürlich Twitter nicht komplett dran halten, weil das ist im Endeffekt ja das, was jetzt quasi grundrechtsmäßig da der Standard ist. Twitter kann natürlich auf deren Plattform noch nach dem, was sie halt haben, ja irgendwelche Leute von der Nutzung ausschließen, wenn sie das meinen. Und aber dieses Jahr einfach nur noch mal, so wie das da im Moment halt gesehen wird von der Grundrechtsseite, und das ist halt eben dieser Fall Brandenburg versus Ohio. Vom obersten Gerichtshof in Amerika. Und dieser Brandenburg war in diesem Fall ein Herr Brandenburg, und der also mit Nachnamen hieß. Und das war so ein Ku Klux Klan-Anführer in Amerika. Und das Witzige ist, dass der hatte quasi in einer Fernsehsendung diverse abfällige Bemerkungen gemacht über ja, alle möglichen Gruppen, Schwarze, Juden und so weiter, und irgendwas von der kaukasischen Rasse geredet, die da irgendwie jetzt klein gehalten werden soll und so, die aber allen anderen überlegen ist, und also wirklich so richtiges Zeug. Und lustigerweise wollten sie den dran kriegen mit einer mit einem Gesetz, was sie erlassen hatten, eigentlich um kommunistische Rede zu unterdrücken. Also das war explizit ein Gesetz, was man gemacht hat gegen so Anarcho-Syndikalismus, das hat man kriminalisiert, und man hat dann halt irgendwie gesagt, wenn irgendwer kommt und sagt so, ja, wir müssen Amerika umstürzen, dann wollen wir wollen wir da dann mit dem Gesetz halt gegen vorgehen. Das hat man halt in Ohio also ein Staatengesetz gehabt. Und ja, dieser Herr Brandenburg, der wurde dann halt eben verurteilt wegen diesem Gesetz, weil man gesagt hat, so ja, der hat jetzt irgendwie gesagt, wir machen jetzt einen March auf Washington, und der hat das irgendwie verknüpft mit, ja, diese und jene Leute sind hier irgendwie böse und schlecht und so. Und deswegen unterdrücken wir das jetzt hier mit diesem Gesetz, was wir praktischerweise rumliegen haben, eigentlich für eine andere Sache. Aber wir sagen jetzt halt, ja, das ist ja jetzt hier das Gesetz, dass man so einen Aufruf halt nicht starten darf und dass man so nicht reden darf über diese Gruppen. Und dann hat er halt dann in der nächsten Instanz dann bis vor den Supreme Court in Amerika gezogen, und die haben dann halt eben da das anders gesehen und da zu seinen Gunsten entschieden und da halt einen neuen Standard festgelegt für diese Redefreiheitsausrichtung, was jetzt irgendwelche Gefahren angeht. Und die haben halt eben im Endeffekt gesagt, dass nur der Staat irgendwas dagegen machen darf, wenn es jetzt eine wirklich konkrete und sofortige Aufruf zu irgendwelchen Dingen gibt. Also wenn man sich jetzt irgendwie hinstellen würde und sagen würde, so XY, der hier neben mir steht oder so, den bringen wir jetzt um oder so. Das wäre dann was, wo der Staat dann schon eingreifen könnte. Aber nur alleine dadurch, dass man jetzt eine menschenverachtende Ideologie irgendwie vertritt und irgendwie sagt, wir gehen jetzt demonstrieren oder so, das reicht halt eben nicht, dass der Staat da irgendwas gegen machen kann. Also das ist auf jeden Fall die aktuelle Geschichte in Amerika und dieses ganze Ding, wo immer, was immer zitiert wird mit hier, man darf nicht Feuer rufen irgendwo in einem geschlossenen Gebäude oder so. Das ist alles mit dieser Sache dann quasi vom Tisch. Also das ist die aktuelle Geschichte. Das neueste Urteil dazu, was auch schon wieder ein paar Jahre alt ist. Ja, und in Deutschland hat man dann hier die Löschung von dem Account von Trump ziemlich positiv aufgenommen. Das ZDF schreibt hier Facebook, Twitter und Trump, warum der Mut der Plattform zu spät kommt. Und ja, es mag wie ein beispielloser Schritt wirken. Twitter und Facebook sperren vorübergehend die Accounts von Donald Trumps, Facebook und Instagram mindestens für 2 Wochen, beziehungsweise bis zur Machtübergabe an Joe Biden. US-amerikanische Tech-Giganten entreißen dem demagogischen und seinen Anhänger Sternchen innen aufhetzende noch Präsidenten das Megafon. Das gab's noch nie. Also er ist ein Demagoge natürlich, ne? Also einfach Fakt. Fakt vom ZDF, das ist ein Demagoge, Sternchen innen. Und doch zeigt der Vorgang, die Plattform agieren hilflos, tun zu wenig, waren und sind zu zaghaft. Sie tragen an der medialen und gesellschaftlichen Polarisierung in den USA, in Klammern aber auch in anderen Ländern, eine Mitschuld. Wahrscheinlich sollte man die AfD auch direkt löschen oder so. Und damit wohl auch an der Gewalt in Genau Washington. das habe ich als Forderung gesehen, ja. Von wem war das noch? Ohanwe. Ohanwe hat gesagt, jetzt doch bitte, oder nee, Zenius von den Grünen war das. Als nächstes, und dann hat er eine Liste mit AfD-Accounts Ich wollte gerade abgespult. sagen, Als nächstes Ohanwe, bitte die. ist der überhaupt wieder zurück Ja, mittlerweile? Ohanwe ist auch wieder zurück, Okay. ja. Ist auch wieder zurück und redet den gleichen Scheiß wie vorher. Also war nicht so lange die Trauerphase um Idi Amin. Als Folge der Löschung sollte der Account Real Donald Trump für 2 Stunden gesperrt bleiben. Auch Facebook reagiert bereits, als die Proteste noch andauerten. Guy Rosen, Ja, dem aber sozialen Netzwerk zuständig für den Bereich Integrity, bla bla Notfallsituation. bla. Inzwischen ist das ja ein Running Gag, ne? Inzwischen ist er auf Shopify oder wie das heißt, Spotify. gesperrt. Nee, Shopify, Auch irgend sowas Shopify in der gesagt. Richtung. Oder Shopee oder irgend sowas. Er ist auf Twitch gesperrt. Sogar Pornhub hat getwittert, dass sie ihn gesperrt haben. Also inzwischen ist es einfach nur noch ein schlechter Witz halt. Alle gehen im Gleichschritt. Und das hat Ja, natürlich weltweit, ne? Genau. Und hat gar keine dann Auswirkungen. Also ein Overblocking wird es oder nicht geben, ja. nee, also wird es auf keinen Fall geben. Und auch dieses, dass man halt Chilling Speech, also dass man Leute davon abhält, ihre Meinung zu sagen, das wird es auch nicht geben. Nein, nein. Ja, und natürlich klar, Rechte und Konservative sehen Anti-Conservative Bias. Ja, Rechte und Konservative in den USA behaupten immer wieder, die Plattformen hätten ein Anti-Conservative Bias, würden konservative Stimmen, Medien und NutzerInnen benachteiligen und teils zensieren. Also ich glaube, die Rechten in Amerika benutzen erstens nicht das Sternchen, aber jetzt kommt der Witz. Stichhaltige Beweise dafür gibt es allerdings keine. Also, Ja, alles klar. Behauptung vom ZDF, ja. Darf ich das Das auch ist ja kurz richtig geil, oder? umwidmen? Pox und Bipox in Deutschland behaupten immer wieder, die Plattformen hätten einen rassistischen Bias, würden migrantische Stimmen, Medien und Nutzer SternchenInnen benachteiligen und teils zensieren. Stichhaltige Beweise dafür gibt es allerdings keine. Ihr redet, das ist unsagbar. ihr müsstet euch selber mal zuhören und dann in der Lage sein, ohne zwei Maßstäbe anzulegen, euch mal Sätze nebeneinander zu legen von Trump und von, was weiß ich, Alice Hasters und zu gucken, okay, wo ist denn hier der Fakt? Wo ist denn hier der stringente Beweis? Wo ist denn hier ja, Geschwätz? Sonst können die nichts. Liberale und progressive DemokratInnen hingegen. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Da sieht man halt, wie die das sehen. Ne? Das sind die Black Lives Matter Leute und so. Das sind einfach Liberale. Liberale, aber nur ausnahmsweise genug. Total liberal sind die. Die aktuellen Entscheidungen zu Trump müssen in diesem Licht betrachtet werden. Die Plattformen stehen unter Druck, sie müssen handeln wollen, womöglich der neuen Biden-Administration signalisieren, dass sie auf ihrer Seite stehen. Ja, vielen aber Dank. Stichhaltige Beweise. Plattformen und Medien, damit die sich auf die Seite einer politischen Bewegung schlagen. Stichhaltige Beweise gibt es allerdings keine, ja. Nee. Oh Mann, ey. Die Frage, was auf digitalen Plattformen sagbar ist, was dort veröffentlicht werden kann, wird damit in die Spirale aus Polarisierung, Stammesdenken und Hetze geworfen, die amerikanische Politik in 4 Jahren Trump bestimmt hat. Ja, die Hetze kam ja vor allem aus Deutschland. Das ist ja sogar statistisch erwiesen, dass keine Presse in der Welt so scheiße mit Trump umgesprungen ist wie die deutsche und dass keine so viel weggelassen hat und bearbeitet hat wie die deutsche. Ja, ich sag nur, by any means necessary, ne? Also Stammesdenken, ja, Black Lives Matter, das war überhaupt gar kein Stammesdenken, kein bisschen. Ne? Das, ja, oder irgendwie bei jedem Thema immer drüber zu schreiben, so, ja, erst kommt's mit den Frauen und dann dies, das, jenes, dieses Ganze, das hat auch überhaupt nichts mit Stammesdenken zu tun, nee, kein bisschen. Oh, weia, der Autor hat anscheinend richtig Ahnung. Dass es diese Spirale gibt, daran tragen die Plattformen aber eine Mitschuld. Jahrelang haben sie sich erst auf ihre minimale Position zurückgezogen. Sie seien einfach nur neutrale Plattformen. Ja, sonst dürften die so nicht operieren, wie sie operieren unter dem Gesetz. Ja, aber dann guck nur Section 230, Communications Act, USC 93. Dann guck dir aber den letzten Satz an. Man gab sich als Hort der Meinungsfreiheit, die man immer als Freiheit vor Regulierung interpretierte. Wie schön man Zensur doch. Ja, es steht ja im Grundgesetz, Leute. Eine Zensur findet nicht statt. Ja, aber eine Regulierung. Aber frag doch mal das IDZ Jena, was man regulieren muss. Die sagen dir das. Du musst einfach nur die Plattform. Das ist keine aber Zensur. Auch, also das finde ich auch geil. Aber auch YouTube haben rechtsextremen HassrednerInnen, Verschwörungsmythologinnen. Das muss jetzt auch verboten werden. Alles muss das verboten werden. VolksverhetzerInnen, Trollen gibt es nur in männlich. Wie vermehren die sich? AntisemitInnen und Frauenhassern. Es gibt ja keine Frauen, die andere Frauen hassen. Auf keinen Fall. Ne? Deswegen muss man das nicht gendern. Jahrelang eine Plattform gegeben. Als sie dann zaghaft begannen, dagegen vorzugehen, war es zu spät. Seid ihr noch ganz dicht? Es war schon zu spät. Wir haben schon Faschismus. Die Medien rufen nach Zensur. Es ist unerträglich. Das ist DDR. Ja, QAnon. Da wird ja gleich das dümmste Beispiel von allen rausgeholt, um alle anderen zu entkräften. Ich fühle mich, da vor allen Dingen nicht mehr richtig geliebt. Ich will es, weil wieder Gamergate steht. Die haben ja hier eine neue, die Medien. Der Typ mit den Hörnern ist das beste Beispiel für QAnon. Ja. Ja. Der ist personifizierter QAnon. Mjölnir-Tattoo und Wikingerhelm. Die Reaktionen von Facebook und Twitter auf die Geschehnisse in Washington zeigen einmal mehr, dass digitale Plattformen zur Verantwortung gezogen werden müssen. Ja, genau. Zensur, Zensur, Zensur nagelt die Vernunft in das Volk. Jetzt ziehen sie doch schon den einzelnen User auch wieder zur Verantwortung. Warum müsste denn die Plattform dann auch wieder zu? Also entweder oder dachte ich alle zur Verantwortung. Alle müssen alle gerade stehen für das, was der eine da so gesagt hat oder geschrieben hat. Ja, aber wir müssen alles verbieten, was zu schlechten Konsequenzen führen könnte. Mit anderen Worten, ZDF verbieten. Ist doch gut. Weltweit haben die Nazis online das Kapitol mitgestürmt, Mama, und du verstehst es nur nicht. Ja? Online. Der Mut. Ach so, der ja, Mut, klar. Gegen Hassrede und Desinformation vorzugehen. Ja. Was natürlich ihr festlegt, was sich darunter ja qualifiziert. Männer Trash ist in Ordnung. Der Mut, ja. Aber alles, was in die andere Richtung geht. Der Mut, alles das zu machen, was keinen Shitstorm von mächtigen Leuten gibt. Gott, oh Gott. Und dann fragen die Leute immer, wie konnte das damals passieren in den 30ern? Wie waren die Leute so blind? Naja. Ja, da, nee, nicht naja. Das ist ja, es geht Schritt für Schritt und dann wird so ein Reichstagsbrand genommen, wie er da jetzt in Washington stattgefunden hat, um es wieder zu verschärfen. Die Lamprecht ist gleich mit einer Gesetzesvorlage rausgeprescht und hat gesagt, jetzt hast recht, jetzt müssen wir aber, das zeigt ja uns. Das ja, ist meine, das ist schon richtig. Mit ja. Der grüne Bürger hat da schon ziemlich wenig Chancen, irgendwie was gegen zu machen, das sehe ich eigentlich auch so. Also, das ist richtig, das haben sie jetzt wieder genutzt, natürlich die Gunst der Stunde ja, und das wurde ja auch in vielen, ich weiß gar nicht, ob es in diesem Artikel ja auch drin stand, ich glaube nicht, sonst hätten wir es überlesen. Es wurde jetzt wieder viel beklagt, dass ja das super tolle, die Veränderung vom letzten DG nicht unterschrieben wurde, weil die ja verfassungsmäßige Zweifel daran waren. Ne? Also die hatte ja, die war ja quasi schon durch haben Bundestag gemerkt, und Bundesrat. Ja. Und dann hat ja Herr Steinmeier die Unterschrift verweigert, wahrscheinlich um halt eben damit zu verhindern, dass es dann sowieso direkt kassiert wird. Ja, um nicht allzu viel Blut an den Händen zu haben, oder? Meine Güte. Nee, das war so, dass sie gesagt haben, also es gab irgendwelche Einschätzungen vom wissenschaftlichen Dienst oder so, die gesagt haben, das ist ganz klar verfassungswidrig und es ja, wird kassiert werden. Ja, auch Schuld halt, ne? Wenn der Steinmeier das unterschreibt, ist er mit Schuld halt, ne? Stimmt ja. So gesehen. Ja, aber für so einen Fall haben wir ja auch den. Ja, Bundes- eben, dafür haben wir den und ja das eigentlich. Das ist eine absolut gute Reaktion zu sagen. Ja. Meine juristischen Mitarbeiter sagen, das Ding geht nicht. Deswegen unterschreibe ich es nicht. Ist genau richtig, dafür haben wir das. Also man kann Steinmeier, den mag ich überhaupt nicht, aber das war schon eine vernünftige Reaktion. Ein weicherer hätte es vielleicht unterschrieben, nur um seiner Partei irgendwie zu gefallen. Hm? Ja, zumal sich die SPD ja ziemlich, also am meisten eigentlich blamiert hat bei der Nummer, ne? Weil das war ja wohl ein SPD-Geburt. Ja, am laufenden Meter. Ja, das ist der Lamprecht. Ich glaube langsam, dass die Lamprecht auch irgendwie so ein, die ist halt auch ein Glaubenskrieger auf eine gewisse ja, Art. Ja, das Gefühl habe ich auch bei der, ja. Aber ich glaube, anders kommst du in der SPD auch gar nicht mehr hoch. Also, jetzt im heutigen Zustand. Das stimmt ja überhaupt nicht. Man kann ja auch, Leute, gibt's aber einfach, wenn man sympathisch ist und vernünftige Sachen sagt, dann kann man auch in der SPD wohin kommen, Herr ja. Kapstock, ja? Ja, wen machst du denn da jetzt nach? Das klingt für mich nach Rudi Rentschler, der ist von der FDP. Nein, das ist der Frosch von der SPD. Ach so, Mats Helge. Oh Gott. Dann beim Helge musst du auch noch mal ein bisschen. Ja, der klingt wie Rudi Rentschler. Ja, mein Helge, der ist noch nicht so ganz. Ajo, den Helge, da arbeite ich noch dran. Ich kenne den Rudi Rentschler nicht, deswegen habe ich den Helge sofort erkannt. Ja, der Rudi Rentschler ist dieser Biene Maya. Also der ja ist wirklich Willi von Biene. Ja, ja, ja. Herr Lindner. Ja, das hier ist von der Welt am Sonntag. Im Prinzip. Okay, der Beitrag, also hier wird auf jeden Fall dagegen geredet, dass irgendwelche Leute da jetzt gesperrt werden sollten, also irgendwelche Staatsoberhäupter oder so. Es ist kontraproduktiv und demokratisch nicht legitimiert, wie hier in dem anderen schon steht. Was ich nicht so gut fand, war, dass hier auch wieder davon die Rede war, dass Trump das angeheizt hätte. Ja, es ist ein Artikel mit sehr viel Licht und Schatten. Ja. Ja, ich meine solche, hier mal was Positives, direkt wie er anfängt. Am vergangenen Mittwoch erreichte mich kurz nach Mitternacht die Nachricht, dass China über 50 demokratische Politiker nach dem Nationalen Sicherheitsgesetz anklagen wird. Einem Gesetz, das sich nach Belieben des Regimes gegen demokratische Kräfte einsetzen lässt. Unter ihnen ist auch Joshua Wong, unser Kolumnist, dessen Zuhause durchsucht wurde, während er selbst in Haft war. Der Tag begann mit einem harten Schlag gegen Freiheit und Demokratie. Also erstmal den Fokus auf ja ein Problem richten, über das meiner Meinung nach zu wenig gelesen wird. Viel Licht und Schatten in dem Artikel. Ja, aber hier sind teilweise Formulierungen drin, wie sein schwaches, mit Zuneigung verbundenes geht nach Hause, änderte an den Attacken nichts. Es sollte wohl auch nichts ändern. Ja, also ich denke mal schon, dass der Trump auch gesehen hat, oh oh, okay, irgendwie zurückrudern. Warum? Also einfach nur bösartige Unterstellungen. Warum? Hm. 5 Menschen sind gestorben im oder am amerikanischen Kapitol nach einem Protest von Menschen, die auf ihren Pullovern den Holocaust feierten. Keine Ahnung, wo das herkommt. Da war so ein Typ zu sehen während der Demonstration, der hatte einen schwarzen Pulli an, auf dem stand Camp Auschwitz. Okay, eine Person. Workspace free oder sowas. Alles klar, check. Fact-check korrekt. In Amerika darf man so eine Scheiße halt kaufen. Und in Amerika darf man auch offen Nazi sein. Das ist halt so. So, und ja, jetzt haben wir ja halt gerade gehört, wegen Brandenburg, der ist schuld. Das waren eben auch, mindestens der eine oder andere war da auf jeden Fall Nazi, ist kann man ja nicht dann wegreden. Oder das so. Wissen wir doch alle seit Blues Brothers spätestens. So, und jetzt kommt die kognitive Dissonanz und wir schwenken vom Bedenklichen ins Korrekte über. So nachvollziehbar das in Bezug auf Trumps Tweets ist, führt die Entscheidung zu einem weiteren Tiefpunkt dieser Woche, weil der Machtkampf zwischen einem Staatsoberhaupt und Social-Media-Plattformen entschieden ist, zugunsten der demokratisch nicht legitimierten Konzerne. Niemals zuvor hatten einzelne Firmen so viel Macht darüber, was wir denken, wissen, fühlen. Facebook und Twitter haben kein Interesse an Gerechtigkeit, Demokratie, Freiheit. Wenn Trump gesperrt ist, warum dann nicht auch die chinesische Staatspartei, die lügt und hetzt und foltert, und das iranische Staatsoberhaupt, das lügt und hetzt und mordet, nicht einmal ihre eigenen allgemeinen Gesetzbedingungen, AGBs, setzen Facebook und Twitter konsequent um, geschweige denn Gesetze. Ja, ne, das ist das ist der Punkt. Ich meine, wie sehr muss man Trump hassen, um diesen Punkt wirklich nicht zu sehen? Und wie gesagt, die kognitive Dissonanz, die springt einem halt wirklich aus diesem Artikel hervor. Ja, weil der eigentliche Kern ist richtig. Ja, genau. Dann merkt man eben, dass sie Geld verdienen wollen, die Konzerne. Es ist ja geradezu perfide. Also ich denke mal, jeder hat gedacht, der sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, wenn der Trump nicht mehr Präsident sein sollte, wird er sofort gesperrt. Weil der einzige Grund, warum er nicht gesperrt wurde, A ist, weil er Präsident ist und Staatsoberhäupter von Facebook und den ganzen anderen normalerweise nicht gesperrt werden. Das hat sich jetzt geändert. Und weil halt Facebook sehr viel Geld damit verdient und alle anderen, weil das halt sehr viel Traffic verursacht, weil er so viele Follower hat. So, und jetzt haben wir diese Situation, dass man wirklich sagen muss, okay, jetzt ist das gesperrt worden. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt in den letzten Tagen? Rammt der Trump jetzt die Änderungen von Section 230 weg, was zur Folge hätte, dass Facebook und Twitter in der Form, wie sie jetzt als Unternehmen bestehen, nicht weiter bestehen könnten, sondern sich halt irgendwie verändern müssten? Das würde sie nicht töten, aber es würde sich einiges verändern. So, und ich könnte mir vorstellen, sowas wie, man kann nichts mehr auf Twitter lesen, außer man ist eingeloggt. Sowas. Ja, also da bin ich mal gespannt, ob der jetzt da noch was durchrammt. Oder, die Frage ist, was soll man denn da machen? Ne? Die haben ihre Medienmacht. Wir haben ja jetzt gesehen, was mit den Konkurrenten von Twitter passiert. Ja, die werden nicht nur auf Hoster-Ebene von GoDaddy und anderen sehr großen amerikanischen nicht bedient. Die können bestimmte Bankdienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, bestimmte Zahlungsdienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, weil sie da deplattformt sind. Und jetzt ist Parler von Amazon AWS rausgeflogen. Das ist halt der Punkt. Können die Unternehmen das so machen? Ja, gibt es da nicht so gewisse, vielleicht auch kartellrechtliche Bedenken? Naja. Was ich auch nicht verstehe. Wenn es immer um Trump ginge, würden alle schreien. Es ist traurig. Es hieß ja auch immer, dann macht doch eure eigenen Alternativen. So ungefähr. Es ist Hausrecht, bla bla, macht doch euer eigenes Gesetz. Ne? Aber das wird ja auch nicht zugelassen. Genau. Sondern es wird weiter zerstört und vernichtet und die Arbeitsleistungen von Leuten entwertet. Es geht einfach nicht in die Köpfe der Leute rein, dass sowas auch, alle reden ja davon, dass die USA heilen sollen. Wie sollen das gehen, wenn du versuchst, die ganzen Leute, die für Trump gestimmt haben, weil das waren ja nun mal fast die Hälfte, wenn du die ausschließen willst. Na, das sind doch die Schädlinge. Das sind doch nur die Schädlinge, die uns verfallen haben. Was danach umgegangen ist. Hier, wir müssen das Land heilen und der ist Goebbels, irgendwie so, ne? Ja, und das gleich nach der Zerstörung der Konkurrenz. Mal Schnitzel paar Trump-Wähler. Stonk. Ach Gott. Ja, Gegenargumente hat hier Tichy vorgestellt. Wohl aus dem Vorwort von einem Buch. Unter anderem ist es hier unsäglich. Das Unsägliche muss erstmal gesagt werden, bevor man sagen kann, dass es irgendwie dann nicht erlaubt wäre oder so. Ja, würde ich eigentlich auch nur empfehlen, den Artikel, dass man sich dann mal die Argumente aufschafft, so ungefähr. Ja, ist ganz okay, auf jeden Fall. Ich bin nur ein bisschen drüber gestolpert, dass hier wieder Polen als positives Beispiel dargestellt wird, wo ich mir dann wieder denke, naja, da reden wir dann drüber, wenn sie ihren Blasphemie-Paragrafen abgeschafft haben. Aber ja, der Mann, dieser Paul Kohlmann, der ist wohl auch Autor bei einer katholischen Wochenzeitung. Von daher verstehe ich das, warum er da wahrscheinlich nicht so das Problem sieht. Aber ich sehe das schon. Ja, das Problem mit den Religionen bleibt weiterhin stehen. Ja, ansonsten vielleicht, wenn es dann eben vielleicht irgendwie funktionieren würde, wäre ich wenigstens das schon mal zufrieden. Ja, und apropos Religion, also da muss ich jetzt auch mal wieder dran denken, an diesen Standard von im Endeffekt, wir müssen diesen Schaden abwenden, den es da gibt, weil irgendwelche Leute irgendwas falsch verstehen könnten. Ne? Da fällt mir dann halt auch sofort wieder ein, was wir alles an Behauptungen in der Welt haben über ja den Wesen eigentlich des Daseins, ne? Also jetzt sprich irgendwelche Religionen und Leben nach dem Tod und solche Dinge, ne? Da kommt ja auch keiner an und sagt, wir müssen das jetzt verbieten, dass man irgendwie im Gottesdienst sagen soll, dass man wieder aufersteht oder so. Weil das könnten ja auch Leute dann so verstehen, so nach dem Motto, ja, hier, was will ich hier überhaupt noch? ist alles so nervig hier auf dieser Welt, ne? Oder was dann, wollen die anderen hier alle? Oder was wollen die anderen hier alle, genau. Oder was auch immer, ne? Also da geht es ja halt auch an richtig heftige Sachen und das wird ja auch teilweise so verstanden. Also ich sag nur 9-11 oder so, ne? Genau, also Christentum meist nicht mehr, aber früher halt auch. Und Twitter, der kommt und das dann so interpretiert und dich deswegen löscht, ja, dann bist du eben gelöscht, ne? Ja, das tut ja niemand. Das schlägt ja auch niemand vor. Aber ich finde das so lustig, wenn solche Leute wie hier... Genau das jetzt gemacht. Ja, aber ich meine jetzt mit diesem Beispiel mit der Religion tut das ja niemand und schlägt es niemand vor. Das ist ja das, was ich meine. Ja, aber es stimmt auch, dass irgendwie so dieses Muster von der Religionsgläubigkeit oder von dieser Gottgläubigkeit und so, dass das auch bei anderen Themen immer wieder durchschlägt. Das merke ich bei Corona auch. Ja, aber es gibt schon Möglichkeiten, Chris. Also wenn du das möchtest, dann flieg doch nach Pakistan und sag da, dass Christus die Wiederauferstehung und so, dann wirst du dort wegen Blasphemie zum Tode verurteilt, wie gerade wieder 4 Leute. Ja, also geht ja schon, genau, und solange irgendwie solche Muster sozusagen auch unterwegs sind, dass man die, dass man so hart dran glauben könnte und dann anderen Leuten noch den Mund deswegen verbieten, ja, wird das ist halt, bei anderen Themen immer wieder vorkommen. Das ist halt das Ding mit dem Schaden, ne? Das ist ja jetzt quasi das, was sie jetzt irgendwie auch mit dieser ganzen Corona-Geschichte und so jetzt groß aufgerufen haben, ne? Alles ist immer, macht immer Schaden. Und ich meine, klar, beim Virus oder so, oder irgendwelchen Dingen, die jetzt, keine Ahnung, irgendwelchen Sachen, die jetzt körperlichen Schaden verursachen, da kann ich das ja auch verstehen. Aber es wird immer irgendwie gesprungen vom Körperlichen ins Metaphysische da irgendwie, ne? Indem man dann irgendwie sagt, ja, folgende Meinungen, die verursachen dann irgendwie Gewalt. Und das sind halt so Sachen, wie wir den Beispielen eben, die wir hatten vom Trump, wo er dann sagt, ich gehe nicht zu der Feier dahin. Und irgendwelche Leute dann denken, das bedeutet dann irgendwie, ja, ihr könnt da jetzt ruhig alles zusammenschießen oder so. Ja, aber ich meine, du kannst ja, aber wenn du so anfängst, kannst du ja alles dann. Wenn dann jemand sagt, was weiß ich, Heinrich Heine zitiert, ist das Aufruf zur Revolution. Das ist ja und genau das, 4 Jahren. Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel sowas wie der Glaube an die Statistik, ja, dass die Statistik jetzt nicht nur über Corona, sondern über anderen Sachen, dass sie häufig irgendwie nicht ganz richtig ist oder so verfälscht, dass eben eine bestimmte Sache rüberkommt, die rüberkommen soll, so ungefähr. Naja, das ist ja nochmal ganz was anderes, weil du kannst ja bei diesem... Es ist ja mal sozusagen meine meta-analytische oder... Du kannst Meter, ja die behaupten, die behaupten ja die ganze Religionen und den Falschglauben im wahren Leben, was die behaupten ja die ganze Zeit, dass das X zu Y geführt hätte, aber das wissen sie ja gar nicht. Das können sie ja überhaupt gar nicht. Das kann ja niemand überhaupt feststellen. Ne? Also bei dem Corona-Kram, da kannst du schon eine Obduktion machen und dann irgendwie gucken, ob der da irgendwie infiziert war oder Das so. meine ich nicht, es geht um Statistiken. Ich habe jetzt von Statistiken gesprochen. Nicht, dass sie komplett falsch wären, das will ich gar nicht sagen. Also sie können auch 100% richtig sein. Aber Ja, es wird aber einfach auch ganz doll daran geglaubt, dass, das mit Meinung ne, führt das zu meine ich ja nur diesem, mit der metaphysischen Verbindung. das mit Meinung führt zu diesem und jedem, das kann alles überhaupt nicht richtig sein, weil das, also es kann zumindest niemand erfassen. Also es kann niemand sagen, es hat in so und so vielen Fällen hat das irgendwie dazu geführt oder so. Das weiß ja niemand. Nee, nee, du kannst immer sagen, ich glaube daran, wie du an Gott glaubst oder so. Lass Ja, mich doch glauben, ne? genau. Und hier haben wir auch so Dinge, mal wieder von der wunderbaren, zauberhaften Naumann-Stiftung, die sich hier auch mal wieder vorgetan hat mit, ja, Dingen, wo ich mich fragen muss, ja, und wo ist da jetzt euer liberales Verständnis? Wo ist da jetzt euer freiheitlicher Ansatz? Angriff auf das Kapitol, eine Folge von Radikalisierung im Netz. Und es wird hier auch wieder nur als Tatsache hingestellt. Also den ersten Absatz fand ich nochmal okay. Hier war auch noch dieses hier drin, das hatte ich zuerst überlesen, diesen Spruch von Trump, wo er da irgendwie bei dieser einen Debatte irgendwelchen Leuten gesagt hat, sie sollten sich bereit machen, nur irgendwie stand ready oder so. Und der ist ja auch ein bisschen komisch, dieser Spruch. Ich weiß nicht, weiß irgendjemand von euch, ob er das irgendwann nochmal konkretisiert hat, was er damit gemeint hat? Nee, das habe ich auch nicht verstanden. Das mit den Proud Boys meinst du, ne? Ja, war das auf die Ich Proud hätte Boys noch nie von bezogen? denen gehört, aber die sollten sich bereithalten. Irgendwie sowas war Ja, das. ich glaube schon, Sehr ja. böse. Ja, Er hat das ist gesagt, vielleicht. stand back and stand by. Und ich Okay. glaube, der hat sich in dem Moment einfach nur versprochen, weil das war ja in einer Debattensituation. Und er wollte was anderes sagen und hat das Wort angefangen zu sagen, hat dann irgendwas draus gemacht. Ja, weil das einfach zu nonsensmäßig ist, wenn man sich Okay. das anhört. Er wollte wahrscheinlich eher was sagen. Oh, stand back, White Nationalists, get back, don't go this way. Sowas wollte er wahrscheinlich sagen. Ja. Okay. Ja, dann haben sie halt auch das übliche Ding, was wir jetzt überall lesen, ne? Hier Parler kommt jetzt irgendwie, das ist der Twitter-Ersatz für viele rechtsextremen Mist, Doppelpunkt Innen, Naumann-Stiftung, super. Telegram, Online-Foren, so Donald, bla bla bla, sowas ähnlich stand beim Spiegel auch, das hatte ich eigentlich auch eingereicht, aber nicht aufgeklappt, weil es eigentlich doppelt wäre dann. Und das ist hier eine Verlinkung auf BuzzFeed, ne, also super Journalismus, ganz, ganz top. Also würde ich mich auf jeden Fall drauf beziehen, um, also ist jetzt ironisch Ja, viele gemeint. Links haben sie aber drin, ne? Ja, Kann ich nur viele, viele ganz lesen. tolle Links, ja. Wie Kann ich nur gefährlich ist lesen. es, Gruppenseiten-Accounts wie Facebook, TikTok und so weiter? Wie drastisch die Auswirkungen sind, wenn ein Präsident kontinuierlich selber Desinformation verbreitet und freie Presse diffamiert. Zahlreiche JournalistInnen, wieder mit Doppelpunkt, wurden gestern angegriffen, darunter auch deutsche Fernsehteams. Team der ARD musste Live-Berichterstattung abbrechen, Ausrüstungen wurden zerstört. Das ist zwar alles richtig, aber was das mit Internet zu tun hat, bleibt offen. Die Gewalt kommt nicht überraschend sie kommt nicht aus dunklen Ecken des Internets. Niemand hat die Einsicht, in die niemand Einsicht hat. Die Pläne wurden nicht in verschlüsselten Messengern geschmiedet, nicht im Dark Web, sondern diverse Forscher und Experten weisen seit langer Zeit, das ist hier eine Verlinkung auf jetzt.de. Also auch Ja. wieder super Journalismus. Das konnten wir ohne Internet aber auch schon alles. Schade, dass sie nicht mehr auf Gawker verlinken könnten. Ja, Das hätte ihnen ein genau. bisschen Glaubwürdigkeit Das wäre das zurückgegeben. Allerbeste gewesen, ja. Auch die Sicherheitsbehörden müssen endlich Einblick haben. Es darf nicht sein, dass wie im Fall des antisemitischen Terroranschlags handelnde Beamtinnen des Kriminalamts vor Gericht aussagen, dass sie weder die Plattform noch die Sprachcodes von Terroristen kennen. Ja, das wäre irgendwie dieses Ding, wo die das da irgendwie hochgejazzt haben, dass der Typ bei Steam Account gehabt hat. Und dass sie da irgendwelche Leute da haben auffahren lassen, die da irgendwas mit rumgelabert haben. Und das hat dahinter dazu geführt, dass wir dann so super tolle ZDF-Beiträge von Frontal Unterstrich hatten, wo es da irgendwie hieß, ja, hier, da heißen drei Leute Breivik oder so. Das ist halt das Level von der Analyse, was dahinter steht. Das ist vollkommen irrelevant. Es braucht mehr Fortbildung, eine deutlich stärkere Beobachtung durch die Sicherheitsbehörden, Plattformen wie so Donald werden sicherlich auch an deutsche Gesetze halten. Wir müssen wissen, welche Radikalisierung stattfindet und welche Pläne dort geschmiedet werden. Denn auch schon beim Angriff auf den Reichstag von Verschwörungsgläubigen, Reichsbürgerinnen, Rechtsextremisten, fehlen übrigens irgendwie die Doppelpunkte, keine Ahnung, haben wir mitlesen können, wie sie sich zu diesem Angriff verabredet haben. Nun wurde nichts dagegen unternommen. Das verweist auf einen Spiegel-Bericht, Plus-Artikel, den ich nicht lesen konnte, weil er hinter einer Paywall ist. Und ja, weiß der Geier. Also ich habe das irgendwie... Aber hat jüngst eine Studie des EDZJ da gezeigt? Ja, genau. Da kommen wir gleich zu. Warnlabels, bla bla bla. Facebook, schnell entschlossen, das Video zu löschen. Gewaltverherrlichen Inhalte auf der eigenen Plattform. Ja, was waren denn da jetzt die gewaltverherrlichen Inhalte? Also, wie gesagt, ich habe mir die Rede angeguckt von Trump. Ich weiß nicht, was die gewaltverherrlichen Inhalte sein sollen. Und das, was wir bei Twitter gelesen haben, war ja, dass andere Leute das so verstehen dann halt. Aber ja. Ach, der hat gesagt, go home, und das ist dann häusliche Gewalt. Wahrscheinlich, ja. Ja. So, besser, wenn man da kein Beispiel bringt, man kann sagen. Der Druck auf die Plattform, ihrer Verantwortung nachzukommen, jetzt haben wir wieder das mit den Verantwortungen, wird nach der gestrigen Ereignissen zunehmen, das ist richtig und überfällig, na, weil diese Leute hier natürlich super Bescheid wissen. Es sollte uns aber zu denken geben, dass die Bilder aus Washington sind, die zum Umdenken führten, während Gewalt und Morde zu denen auf bekannten Plattformen in Myanmar, in Indien oder in anderen Ländern aufgerufen wurde, zu keiner Reaktion führten. Wer global agiert, muss auch sicherstellen, dass sein Geschäftsmodell nirgends Schäden verursacht. Ja, Schaden halt. Ne? Also, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was sie damit jetzt meint. Es kann ja auch Sachen, dass da Sachen gewesen sind. Aber dann wäre die sicherlich ein bisschen konkreter gewesen sein, als das, was Trump irgendwie von sich gegeben hat. Also finde ich ein bisschen komisch im Vergleich. Also dieser stochastische Terrorismus ist ganz sicher nicht das, wo man mit Schuld nachweisen kann oder so. Ja, das ist ja so ein Ding, wo sie sogar eine Anfrage zu hatten von der FDP, ja. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch das, worauf sie hinaus wollen, obwohl der Begriff hier nicht fällt. Ja und der absolute Hammer ist natürlich dieser letzte Absatz hier, die Plattforming ein Aspekt bei der Lösung dieses gewaltigen und umfassenden Problems sein kann, hat jüngst eine Studie des IDZ Jenas gezeigt, die gern aufgestellte Forderungen nach mehr Befugnissen, wie zum Beispiel Hintertüren in Messenger, wirkt wie eine Farce, ist doch all dieser Hass, all diese Aufrufe zu Gewalt frei einsehbar im Netz. Sicherheitsbehörden müssen nun endlich lernen, das Netz zu verstehen. Ja, IDZ Jena, das ist dieses Ding von der Amadeo-und-Hunde-Stiftung, in Trägerschaft der Amadeo-und-Hunde-Stiftung, da eingerichtet von der linken Regierung in Thüringen, da in Erfurt, da von der Landesregierung unter Führung der Linkspartei. Und da kann man sich jetzt hier bei der Naumann-Stiftung dann drauf beziehen, auf das IDZ Jena. Ja. Und das sind dann diejenigen, die meinen, dass das sogenannte Deplatforming eine super Idee ist. Und die Beispiele, die sie da dann irgendwie haben, sind so Sachen wie unter anderem vulgäre Analyse. Steht da zum Beispiel drin. Oh je. Ja, und noch so lauter andere aus der Gruppe da. Auch irgendwie hier dieser Achse Ost-West war da irgendwie mit bei. Ja, diverse. Der Sellner natürlich auch und so weiter und so fort. Und da haben sie irgendwie irgendwie gesagt, was dann da irgendwie passiert haben, aber auch halt eben gesagt, dass die Leute dann woanders hingehen, wo sie halt eben nicht gesperrt werden. Und ja, das Fazit soll dann wahrscheinlich sein, dass man die dann da auch bald sperren muss oder so, weil die ja so gefährlich sind und weil ja dass wir nirgends Schaden verursachen, ja jetzt irgendwie für eine liberale Stiftung der ausschlaggebende Faktor ist, scheinbar, wie man Politik machen möchte. Ja. Und nur nochmal so nebenbei, Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit und Deplatforming. Was ist Deplatforming? Deplatforming, ist das nicht sowas wie ein Mob auf Leute hetzen online? Zensur. Es ist alles so seltsam. Ja, Deplatforming bedeutet ja im Endeffekt, dass du Leute nicht einlädst, ihnen keine Plattform gibst für ihre Deplatforming heißt, dass du Aktivismus betreibst, damit das geschieht. Ja, das gehört auch mit dazu. Ist doch von den Plattformen eben, dass sie die Leute löschen. Ja. So verstehe ich das. Die Leute entfernen die ja wegen dem Aktivismus. Der Aktivismus an sich ist das, die Plattforming. Der geht dem auch voraus. Aber das die Plattforming ist schon, dass sie dann die Plattform werden. Und so Leute wie die Naumann-Stiftung meinen ja auch, dass sie so eine super tolle Plattform hätten, wo dann irgendwie 200 Leute sich ihre Videos angucken bei YouTube und das ganze Gedöns mit dem Herrn Kaiser und so haben wir ja hier in Länge besprochen. Das will ich jetzt nicht nochmal alles hier runterbeten. Und ja, also das ist halt das Ding, ne? Ja, weil hier Studien von unserer linken Kulturkampfgruppe haben gezeigt, dass es eine super Idee ist, deren politische Opposition in die Ecke zu drängen und am besten komplett zu entfernen. Ja, top. Ihr seid ganz klasse. Und auf der Webseite von einer Partei, die frei im Namen führt. Das ist wirklich... Dieses Land ist eine Farce. Naja, was heißt Partei? Das ist ja halt die Naumann-Stiftung. Das ist ja nicht das gleiche wie die FDP, aber ja. Das ist die Parteistiftung von der FDP, ja. Aber die haben ja das gleiche Problem. Sie schreibt Freiheit drauf, lässt aber durch die Hintertür Leute wie das EZ Jena rein. Das ist halt... Das lesen ja Menschen. Ja, die Dame hier, das, die das geschrieben hat, die Frau Riedel, die habe ich auch schon mal im Real Life getroffen. Da hat sie so einen Vortrag gehalten über Social Media, wo sie sich für eine Expertin hält. Ich fand das alles ein bisschen, ja, ein bisschen platt, aber gut. Außerdem hat die Dame Islamwissenschaften studiert und hat auch darauf hingewiesen, dass die Leute alles so blöd sind und nicht wissen, was Islam bedeutet. Und dass ja zum Beispiel Dschihad bedeutet ja nur Streben und solche Sprüche halt, ne? Also. Was man dann an der deutschen Uni halt lernt als Islamwissenschaften. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Zensur. Ja, wir haben auch den Homo Duplex nochmal, habe ich ja eben schon mal erwähnt. Hat ja auch noch dieses hier gefunden. Twitter-Chef empfahl 2018 einen Artikel mit dem Argument, dass politische Kompromisse nicht mehr möglich seien und eine Seite vollständig besiegt, in Anführungsstrichen vollständig besiegt werden müsste. In Klammern ratet mal welche. Als in Anführungsstrichen großartige Lektüre. Und das ist hier halt eben der Tweet von Jack Dorsey. Great Read, schreibt er. Und ja, der findet das toll, ne? Hat dann hier halt das verlinkt, was wir hier in dem Screenshot sehen. At some point on one side or the other must win and win big. The side resisting change, usually the one rooted in the past systems and incumbent interests must be thoroughly defeated. Bist du sicher, dass das nicht aus meinem Kampf ist? Weil das hört sich so an von der Grund. Also grundlegende Stoßrichtung ist aber wir müssen doch den Hass müssen wir doch besiegen, oder nicht? Die Seite, die sich hier, die sich an die Demokratie klammert und dem Aufstieg Deutschlands im Weg steht und so, bla bla bla, past systems. Und dann, ja, not just for a political cycle or two, but for a generation or two. That gives the winning party or movement the time and space needed to really build up the next system. So wie bei der Oktoberrevolution halt. Ja. Ne? Da hat man auch mal für ein oder zwei Generationen ein paar Menschen umgebracht, nicht? Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber sie hatten Movement and Time and Space to really build up the next system. Without always fighting rearguard actions and getting drawn backwards. Konterrevolutionäre erschießen ist einfacher, heißt das auf Deutsch. The losing party of movement will need that same time to go through a fundamental rethink, a long-term renewal that eventually will enable them to play a new game. Rethink, ja, oder re-education wahrscheinlich. Alter. Also da hat Homo Duplex dem übrigens folgen und seinen Blog lesen, da hat Homo Duplex ja etwas Schönes ausgegraben. Also ehrlich, the side resisting change must be thoroughly defeated. Mit Stumpf und Stiel ausradiert. Hm, ja. Ja, und das hier ist nochmal was ich finden konnte, wo jetzt meines Erachtens nach die negativen Aspekte des Ganzen, was sie da abgezogen haben, am besten, am vernünftigsten ausgearbeitet waren. Twitter confirms, heute hang Mike Pence as a trending topic. Also scheinbar haben, also laut Twitter haben Leute da, also war es halt zeitweise ein trending topic bei Twitter, hang Mike Pence. Also den Typen quasi erhängen, den Vizepräsidenten. Ja. Weil er da ja aus deren Sicht das irgendwie nicht die Ah, jetzt kann man ja leider die Bilder nicht sehen. Hier sieht man eigentlich ein Ja, der Bild. hat euch beteiligt an der Geschichte mit dem Rekord, mit dem über die Wahl, die Entscheidung des Ja, er hätte, halt die möglich, er hätte die Möglichkeit gehabt, als Vizepräsident da einzuschreiten ja, und zu sagen, nee, das machen wir heute nicht. Und er hat gesagt, das mache ich nicht. Und das werfen sie ihm vor, das ist so praktisch ein Verrat an Donald. So ja, ja, und hier auf diesem Bild sieht man im Endeffekt, oder kann ich das hier vielleicht nochmal öffnen? Okay, also hier hatten sie auf jeden Fall richtig so einen Strick hier gebaut. Aus diesem Camera-Equipment, was sie da vorne irgendwie gehabt haben. Ob das jetzt mit dem Mike Pence wirklich zu tun hatte oder ob das an einer Stelle war, aber ist eigentlich egal. Das ist auf jeden Fall hier ein Strick, den die gebaut haben. Ja. Ja, mit diesem komischen Heini da, mit seinem merkwürdigen Tattoo, diesem Stier-Typen da. Da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe mir diesen Stream von Sargon angeguckt und fand das schon so ein bisschen naiv, was er da irgendwie gemeint hat mit dem irgendwie so, ja, ist ja nur einer, der sich da irgendwie hinstellt, ein paar interessante Sachen sagt oder so, weil hat Sargon irgendwie gemeint. Ich dachte mir auch so, okay, weil ja, also dieses komische Tattoo da, das ist schon der Typ, also ein Demokrat ist es nicht, sag mal so. Also ich meine jetzt nicht Demokrat im Sinne von der Partei in Amerika, sondern im Sinne von demokratisch Gesinntheit. Und also, ja, irgendjemand, der sich als Schamane da irgendwie bezeichnet für irgendwie diesen QAnon-Kram und so. Schon übler Spinner auf jeden Fall. Braucht man dann auch nicht irgendwie schönreden, die Sache oder so. Ja, nochmal ein bisschen Kontrastprogramm zu dem Thema. Das habe ich auch nochmal so jetzt an der Stelle hier positioniert. Das hat jetzt zwar, glaube ich, Mammon hat es, glaube ich, eingereicht, oder? Ich weiß nicht. Aber das fand ich auf jeden Fall hier ganz gut aufgehoben, weil es hier ja halt auch um ja so Sachen geht, die man vielleicht auch irgendwie anders verstehen kann. Aktivistin Lisa Neubauer ja. hält 2021 für ein entscheidendes Jahr im Kampf gegen den Klimawandel. Sie kündigt weiteren zivilen Ungehorsam an. Es gäbe Situationen, in denen das Unrecht so groß sei, dass man sich nicht an Gesetze halten könnte. Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat im Interview mit der Schweizer Zeitung Blick deutliche Fortschritte beim Klimaschutz angemahnt. Wir könnten uns kein weiteres Jahr mehr leisten, in dem nicht wirksam und konsequent gehandelt wird. Ja, was auch immer da gehandelt wird. Kein weiteres Jahr. Ja, sagen die Aktivisten auch schon seit 25 Jahren. Ne? Kein sagte, Jahr, keine weiteren 5 Jahre. Sagte Neubauer, Australien brenne schon wieder und kaum einer sehe hin, erklärte die 24-Jährige. Ja. Aber das ist überhaupt nicht irgendwie Leute aufstacheln oder so, ne? Kein bisschen. Die Welt geht halt unter, so, ne? Ja. Hat Twitter nichts festgestellt, dass das irgendwie verstanden werden könnte, als irgendwie, wir müssen jetzt irgendwie unser ganzes System umwälzen und alle irgendwie. Umerziehen auf Ausschreitungen oder so. Gegen Polizisten angesprochen, betonte Neubauer die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Das geht führerlose Bewegungen. Ihr könnt uns gar nichts und so, ne? Genau. Es gäbe keine große Bewegung, wenn alle nach Hause gehen würden, sobald ein Einzelner etwas Unüberlegtes macht. Ja, sagt Neubauer. Zum Beispiel Anita Sarkeesian einen Tweet schicken, so you're a liar, you suck ja. oder so. Ja, oder in den Kongress genau, gehen halt, ne? Als irgendwie, wie viel Prozent von denen, die da gewesen sind? Sagte Neubauer, es ist auch schwierig, von außen nachzuvollziehen, was vor Ort passiere. Im Dani habe ich selbst die unfassbare Aggression seitens der Polizei erlebt. Wir müssen uns aber immer fragen, wie wir Gewalt von unserer Seite aus verhindern und einen Aktionskonsens herstellen können. Es gäbe ja, Ausnahmesituationen. Die Polizei soll die Demonstranten ja sogar mit Scheiße beworfen haben im Danubio davor. Ah nee, andersrum. Warte. Oh. Ja, es gäbe Ausnahmesituationen, in denen das herrschende Unrecht so groß ist, dass man sich nicht an Regeln und Gesetze halten kann. Ja, das kann man auf jeden Fall nicht verstehen als Aufruf zu irgendwas. Das regelt Artikel 20 Absatz 4 übrigens, Luisa. Wollen solche Aktionen legitim sein, sei aber immer eine Kontextfrage. Das wäre, glaube ich, vorher der Titel des Artikels, dass hier diese Aussage mit den Regeln, dass man sich nicht, genau, man sich nicht immer an die Regeln halten könnte. Oder so. Neubauer berichtet aber auch von internen Differenzen. Wir haben interne Konflikte. Es gibt es bei jeder Sache, die wir machen, bei jeder Aktion und bei jeder strategischen Entscheidung, die wir gemeinsam treffen oder auch mal nicht. So Neubauer. Ja, finde ich geil. Ne? Das ist wirklich wieder das komplette Gegenteil von dem, was sie mit diesen ganzen Trump-Sachen und diesem ganzen Zeug da irgendwie sagen. Du darfst die Gesetze übertreten, aber nicht die falschen, ne? Oder nicht die Twitter-Regeln oder es so. Es kommt darauf an, wer das ist. Das ist ja immer wieder das, worauf es wieder hinauskommt. Ja, es kommt immer nur darauf hinaus, wer. Es kommt nie darauf hinaus, was. Weil wenn es um was ginge, wenn es um irgendwie, wir müssen jeden Schaden irgendwie abhängen gehen würde, wenn darauf basiert, dass irgendwelche Leute irgendwelche Aussagen treffen, die von irgendwelchen anderen Leuten irgendwie anders verstanden werden könnten oder so, dann sind wir hier mittendrin. Dann sind wir hier genau da auch. Na, also, ja, aber bei denen geht es dann wahrscheinlich wieder, weil die halt eben wahrscheinlich sagen, nee, unser Schaden, den wir aber abwenden wollen, der ist ja sogar noch ein größerer Schaden, deswegen können wir dann auch hier Schaden machen. Ne? Und beim Trump geht es ja nur um das Aufrechterhalten des weißen, keine Ahnung, ich will meine Computerspiele spielen, was weiß ich nicht was. Genau. Männlichkeit, bla. Ja. Und so ähnlich fand ich auch dieses hier, was jetzt gerade hier irgendwie bei Twitter rumgeht. Das ist allerdings schon 7 Jahre alt. Und es kann sogar sein, dass wir da auch schon irgendwann schon mal drüber gesprochen hatten. Zumindest war diese Seite hier schon archiviert. Na gut, vor 7 Jahren gab es uns noch nicht, aber ja. Im Unterschied zum Rechtsextremismus teilen sozialistische und kommunistische Bewegungen die liberalen Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist der so. Satz, über den sich jetzt bei Twitter viele Leute aufregen. Das ist hier von der Bundeszentrale für politische Bildung, von der Webseite. Und weiter geht es dann mit, interpretieren sie aber auf ihre Weise um. So wie die extreme Linke durch revolutionäre Aktionen den Sturz des Kapitalismus herbeiführen, um dann die sozialistische Gesellschaftsordnung zu errichten. Und also freiheitlich danach dann. Ja, also ich finde diesen Satz jetzt im Endeffekt, also alle möglichen Leute widersprechen mir hier, aber ich finde ihn jetzt in komplett eigentlich nicht verkehrt, ne? Weil das ist ja im Prinzip das, was sie tun. Sie bekennen sich, also gut, sie haben hier Ideen geschrieben, im Unterschied teilen die liberalen Ideen. Sie sollten hier wahrscheinlich eher schreiben von bekennen sich zu diesen Worten, was ist meistens nee, so? Sie sollten schreiben, sie ziehen diesen Ideen die Haut ab und streifen sie ihren Konstrukten über und tragen sie wie eine Monstranz vor sich her. Weil ja. Sozialistisch und kommunistisch, also sozialistisch und Freiheit geht nicht. Sozialistisch und Gleichheit habe ich noch nie gesehen. Es gibt immer Bonzen, ja, aber, die alles haben. Aber das meinen sie ja, sie behaupten ja, dass sie zur Gleichheit führen würden. Und das ist ja schon ein Wert, auch den sie haben. Dass das hinterher nicht rauskommt, ist klar. Aber von Gleichheit labern die alle Nase lang. Die wollen ja auch gleiche Ergebnisse, wollen sie auch immer haben. Die wollen aber doch keine erreichen. Gleichheit, wenn sie im Endeffekt das Wohlhabende 1% erschießen wollen, Chris. Also naja, das ist aus ihrer Gleichheit Sicht. Nur aus ihrer für Sicht, die Leute, die überbleiben. Ja, aber aus ihrer Sicht ist das ja so. Aber aus ihrer Sicht ist das ja so. Deswegen ja auch interpretieren sie aber auf ihre Weise um. Na, also. Ich finde nicht, dass die. Also, dieses das Wort schreibt sich Rassismus ja schon hin. Das ist mit Definitionen. Das ist Sprachmagie. Das ist. Ja. Der Versuch. Ideen, die nichts mit der eigenen zu tun haben, da dran zu heften. Ja, also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass sie das hier so schreiben, aber dann gleichzeitig jetzt, das ist 7 Jahre alt hier, dass sie dann hier aber gleichzeitig seit letztem Jahr hier Say My Name Videoprojekt haben, was sich ja wohl irgendwie stützt auf dieses Ding von wegen Say Her Name irgendwie da oder Say His Name von diesen Black Lives Matter Geschichten. Sein Name war Robert Paulson. Ja, nee, darauf nicht. Sein Name war Robert Paulson. Ja, und da wollen sie hiermit irgendwelche Frauen ansprechen zwischen 14 und 25 Jahren, sie für wichtige gesellschaftliche Werte wie Vielfalt, Respekt, Emanzipation, Gleichheit und Solidarität ich habe den Namen gelesen. Welchen Namen? Lisa Lau, Sophie Laurent? Die Produzentin Ezra Karakaya. Das ist die Name. Ach so. Die Dame, die ja, stimmt. Karakaya Talk, ja. Girlie J. Ja, stimmt. Karakaya-Talk, ja, stimmt. So viel das Randomste. Ja, und das ist dann nämlich dieses hier, kommt dann dabei raus. Black Lives Matter. Hier, die Frau hasst das. Was ist sensible Sprache? Worry about washing your hands and dismantling white supremacy, not texting your ex. Das ist das Niveau, auf dem politische Auseinandersetzungen ablaufen. Das ist Kindergarten. Ja, und jetzt setzt ihr euch alle mal eine Dreiviertelstunde hin und malt mal auf, was euch zu Elefant einfällt. Ja, also ich finde es im Prinzip... aber das Hauptproblem ist doch jetzt, das Hauptproblem bei dieser ganzen Sache ist, sie machen hier genau das, was sie auf ihrer anderen Seite schreiben, was linksextrem ist. Und dann kommen die Leute zu uns und sagen, was soll das überhaupt bedeuten mit diesem Kulturmarxismus und so, das stimmt doch alles überhaupt gar nicht. Und die Leute, na, also, was ist Colorblindness, wo sie das hier hinterfragen, dieses Ding? Also sagen, das ist im Prinzip schlecht, weil das ist ja dann richtig rassistisch und so, dieses ganze Zeug. Also das ist hier genau, was ist Tonpolicing? Ist klar. Alle zusammen gegen den Faschismus. Ach Gott, geht's noch platter. Das ist genau... Mit weniger Anstrengung. Das ist genau das, was sie hier machen, dass sie halt eben diese ganzen Ideen alle umetikettieren in es geht nur um Freiheit, Gerechtigkeit, keine Ahnung wie was. Also genau das, wo sie gesagt haben, dass das Linksextreme machen. Aber, und das ist auch, das ist von der Bundeszentrale für politische Bildung selber eine Initiative hier. Ne? Also das ist ganz offiziell von denen, say my name, Bundeszentrale für politische Bildung, hatten wir auch schon mal irgendwo dabei, mit einer besonders verrückten Scheiße, dass diese Karikaria auch noch mit dabei ist, hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch überlesen. Aber ja, also, und das ist aus meiner Sicht, ist das ist eigentlich der Skandal. Also, dass sie das so gesagt haben, wo jetzt alle irgendwie plötzlich da steil gehen, wo wir uns ja eigentlich ja schon ewig den Mund fusselig reden über diese Bundeszentrale für politische Bildung und wie einseitig die zu allen möglichen Stellen ist und was sie ja alles für ein Bullshit als gegeben und wahr irgendwie hinstellen. Aber das hat irgendwie wieder niemand mitbekommen. Aber die regen sich jetzt so auf, dass die gesagt haben, dass irgendwelche Linksextremen sich da irgendwie Gleichheit und Freiheit und Brüderlichkeit irgendwie auf ihre Fahnen schreiben, was sie ja im Endeffekt tun. Und das sieht man ja jetzt hier auch wieder. Und das sind linksextreme Projekte und diese Bundeszentrale für politische Bildung ist von Linksextremen hier unterwandert, die da deren Kram als letzte Wahrheit irgendwie verkünden dürfen. Und das ist der wirkliche Skandal. Und nach deren eigener Definition auch noch. Ja, schön. Zum Beweis, dass sie eben so ein bisschen extrem angehaucht sind in der BPB hier. Super. Ja, und das hier passt auch wunderbar rein. Das ist mittlerweile auch gelöscht, dieser Tweet. Ich weiß nicht, ob die den selber gelöscht haben, weil es zu viele Leute gemerkt haben, was das eigentlich bedeutet und so. Das ist hier die chinesische Botschaft in Amerika, die uns hier auf Englisch sagt, wie toll das ist mit den Konzentrationslagern da von den Uiguren in Xinjiang. Und sie schreiben hier, eine Studie hätte gezeigt, ne, Studien zeigen, das kennen wir ja, das Meme, dass halt im Zusammenhang mit dem Auslöschen von Extremismus, so wie sie ja sagen, dass sie da nur gegen Extremismus vorgehen, die Minds, also die Geister der uigurischen Frauen in Xinjiang jetzt auch befreit worden sind und die Gender Equality und die reproduktive Gesundheit jetzt gestärkt worden sind. Und damit sind sie jetzt nicht mehr länger Babymachmaschinen, sondern sie sind jetzt selbstbewusst und unabhängig. Ja, also so ein Lager ist schon, das bringt schon was, ne? Das ist feministisch auf jeden Fall. Also, weil es das Jahr des Hundes ist, oder was da auch immer gerade irgendwie bei denen da ist, oder? Also, ja, ich lache da jetzt drüber, aber es ist eigentlich richtig düster. Also, ich glaube, das ist der düsterste Tweet, den ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Auch lustig, dass der noch auf Twitter verfügbar ist, ne? Nee, eigentlich nicht mehr. Ist Archive. Okay. Ich habe den, ich hatte es raussuchen wollen und ich habe ein Vorbeiscrollen gesehen, dass unter meinem Zitierten das nicht mehr da war. Ah, okay. Das sei denn, oder die haben mich jetzt geblockt. Das kann natürlich auch sein. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber. Und der Shine is Embassy in the US ist, glaube ich, auch ein Achievement. Da kriegst du, glaube ich, wieder einen Orden mehr. Das wäre ganz nett, ja. Da hätte ich nicht viel gegen, ja. Ja, der ja Witz aber ist, wie lange halt der Witz ist der bei Sache, uns? Dieser Tweet ist in China nicht verfügbar. Aber weil es Twitter in China nicht gibt. Ne? Ja, stimmt. Ja. Wie lange, bis es halt auch bei uns heißt? Ne? Diese ganzen Querdenker, die sind jetzt total erholt, nachdem sie aus dem Ferienlager zurückgekommen sind und haben die Irrungen eingesehen und leben jetzt als bessere Menschen in einer neuen Stadt. Ja. Ja. Von China lernen heißt siegen lernen. Der Herr Habeck hat daher so Ambitionen. Die NWO ist längst da, ne? Jetzt hör mit den Winkler-Theorien auf. No longer baby-making machines. More confident. Ja, das, ich könnte, also das ist auch schon so ein bisschen ein Troll für die Baisus, ne? Für diese. Dieser Begriff für die SJW im Chinesischen, weil da halt das Gender Equality und No Longer Baby Making Machines ist ja eine lange Nase für die Feministinnen im Endeffekt. So, guck mal, wir haben eure Ziele verwirklicht, Kicher. Tja. Vielleicht hat da, ist er einfach nur ein shitpostender Edgelord. Ich glaube, das ist viel perfider. Ich glaube, die werden sich da irgendwie in der Botschaft angucken, so, ja, was kommt denn hier bei den Leuten in Amerika gut an? Ja, dieses Ding mit Gleichberechtigung und so. Ja, dann sagen wir jetzt einfach mal, dass die uigurischen Frauen jetzt alle befreit sind wegen uns. Damit irgendwie die Leute dann zeigen wir eine lange Nase, positiveres genau. Bild von China dann bekommen, weil vielleicht glauben die ja wirklich, dass die Leute so doof sind. Dass sie sich dann denken, so, ja, das ist doch gut, dann. Weil ich meine, es gibt ja auch in deutscher Sprache Bücher, die den Titel haben, warum im Sozialismus der beste Sex war oder so. Ja, es ist auch nicht unüblich gewesen, in den 70ern und 80ern den kleinen Mao zu Hause zu haben als Buch. Ja. Sogar den. Wie männlich ist der Lehrer? Ja, genau. Ja, genau, das ist dieses Ding, dass sie jetzt im Online-Duden zumindest irgendwie schreiben wollen, bei den männlichen Varianten, dass es sich um eine männliche Person handelt und nicht quasi, dass es einfach nur eine Person ist, was ja nach dem generischen Maskulinum de facto von jedem im Sprachverständnis so ist. Also ich bringe ja immer noch gerne dieses Beispiel von diesen Anweisungen da irgendwie, wo es dann irgendwie nur hieß Friseure und so, und wo er dann sich auch keine 50 Leute dann beschwert haben und gesagt haben, darf ich meinen Friseursalon jetzt aufmachen? Ich bin doch eins Frau. Also ne, jeder versteht diese Sprache, jeder weiß genau, was es bedeutet, aber es ist natürlich ungerecht. Angeblich. Chris, stell dir vor, du kommst als Referendarin an eine neue Schule, ja? Und dann hast du Pause und dann stehst du vor der Tür und da steht aber Lehrerzimmer dran. Da gehst du doch nicht rein. Müsste ja, also sonst suchst du. Ja, genau, halt es soll doch leer sein, das Zimmer. Dumm. Oh Gott. Oh. Nee, das ist für die Entlehrer. Ne? Aber ich frage mich, also, das ist ja schon fast ein Eingriff. Das ist ja schon fast ein Eingriff in die Entwicklung der Sprache, der irgendwie, weil der Duden ist nun mal halt schon ein Referenzwerk. Ja, und das ist eigentlich auch. Aber der wurde doch auch verkauft, der Verlag wurde doch verkauft und seitdem ist er eigentlich kein Referenzwerk mehr. Ne, er hält sich vielleicht noch dazu. Ja, doch, das soll er ja trotzdem noch darstellen. Also, ich meine. Ja, ich nehme an, dass sie den deswegen auch vielleicht gekauft haben und deswegen, also jetzt hier vielleicht auch deswegen. Also Gender so. Vielleicht ja, das kann gut sein. Ja, aber auf jeden Fall, das, was Mars gerade angesprochen hat, das wird hier im Prinzip, das sagt im Prinzip auch die Person, die sie sich ja eingeladen haben, um das Ganze zu hinterfragen. Hier die Eva Trukowski von der Freien Universität Bozen. Das generische Maskulinum gehört einfach zur deutschen Sprache dazu. Von daher finde ich diese Neudefinition ziemlich problematisch. Der Duden missbrauche seine Deutungs- und Definitionshoheit über die deutsche Sprache, meint Trukowski. Er propagiere eine einseitige Sichtweise im Streit um die Geschlechtergerechtigkeit in der deutschen Sprache. Dem hält die Duden-Chefredakteurin entgegen. Wir positionieren uns hier überhaupt nicht einseitig. Wir konkretisieren unsere Einträge im Online-Wörterbuch für männliche und weibliche Personenbezeichnungen. Und das ist wieder schön, schön Framing und neue Definitionen, ne? Hier ist doch nicht einseitig, nur weil wir unsere Sicht der Dinge hier irgendwie als alleingültig irgendwie reinschreiben. In Wahrheit präzisieren wir doch nur, indem wir schreiben, dass ein Lehrer nur eine männliche Person sein kann. Das ist ja dann nur präziser, das ist ja dann nur richtiger, so, und das ist ja nur konkreter. Ja, und das ist ja im Prinzip das, was sie immer meinen in diesem Kram irgendwie, dass das ja einfach nur, und das hat ja der Deutschlandfunk auch schon behauptet, das wäre ja einfach nur gute fachliche Arbeit, genau das so zu sagen, wie es ist. Aber auf der anderen Seite sträuben sie sich ja dann überhaupt nicht wieder dagegen, irgendwelche Aussagen zu treffen, wo es dann nur von Personen oder von Menschen die Rede ist, wenn irgendwelche Männer ausschließlich Opfer von irgendwas sind, zum Beispiel oder so. Ne, da wird ja auch immer häufig immer gerne von Personen dann nur geredet oder von Menschen und da halt auch alles verschleiert. Da wird sich auch nicht drum geschert, dass man es konkreter machen sollte oder so. Und ja, also es ist im Endeffekt nur Kulturkampf, nur gucken, so die Welt so hindrehen, dass es irgendwie dem, was wir aussagen wollen, nützt, dem, was wir erreichen wollen, nützt. Und das ist meines Erachtens nach das Ziel hinter diesem ganzen Zeug. Ja. Also soweit ich habe es letztens irgendwo gelesen und verstanden habe, gibt es für die generische Sprachbildung so eine sprachliche Erklärung. Das heißt, dass die Wörter selber, die mit der anfangen, also die mit der geändert werden, nicht fast gesagt, eine andere Regel als für die weiblichen Wörter. Ja, und ich habe da eine Weile darüber nachgedacht, weil das nicht genau beschrieben wurde da. Und ich nehme an, dass es was mit der Silbenzahl oder so zu tun hat. Der Hammer, der Kegel. Und die Markt und weiß ich nicht. Also denkt mal selber darüber nach, vielleicht kommt er auf eine genauere oder bessere Erklärung, vielleicht weiß da mal einer was. Aber solange gebe ich auch eine sprachliche Begründung richtig geben. Nö, hab ich. Da bräuchten wir jetzt einen russischen Linguisten. Zum Beispiel. Ein Cover gegen den Selbsthass. Die britische Cosmopolitan zeigt auf ihrem aktuellen Titelbild normale Frauen. Ausgerechnet jetzt, im Monat der guten Vorsätze, warum das schon eine kleine Revolution ist. Du kannst ja mal runterscrollen, damit wir das Titelbild kurz sehen. Und dann kommt wieder das übliche Gebet davon, wie schrecklich Frauenzeitschriften für Frauen sind und dass das alles nur ein Kreislauf ist von der Industrie, um Frauen was zu verkaufen. Und deswegen werden Frauen von einer Diät in die nächste getrieben. Wer Frauenmagazine liest oder sich als Frau im Internet bewegt, bekommt immer wieder Hass auf den eigenen Körper angeboten. Ja, okay. Und jetzt hat halt die Cosmopolitan dieses Cover veröffentlicht. Mit dabei ist eine Frau mit Kleidergröße 44, die einen Marathon gelaufen ist. Eine stark übergewichtige Frau berichtet, wie viel Zufriedenheit sie beim Yoga gefunden hat. Die Frau im Rollstuhl hat sich zur Fitnesstrainerin ausbilden lassen. Es geht auch darum, wie diese Frauen im Sportstudio angefeindet wurden, wie viel dicken Hass sie ertragen mussten. Die Botschaft ist aber, dass man sich nach langem Kampf als Individuen akzeptiert haben und dass man an einer Körperform nicht immer erkennen kann, ob jemand körperlich fit oder kränklich schlapp ist. Doch, ich würde sagen, dass man das ziemlich gut erkennen kann. Aber was ich eigentlich am lustigsten fand, ist diese kleine Anekdote in dem Artikel. Die Brigitte, Mutter aller deutschen Frauenzeitschriften, arbeitete mal 3 Jahre lang ohne Models. Das markierte eine kleine Revolution in der Branche. Wir zeigen Mode an Insekten und weiter hinten im Heft sagen wir, steh zu dir selbst, sagte Chefredakteur Leber 2010. Frauenzeitschriften müssten nahbarer werden, alles andere sei nicht zeitgemäß, doch der Anblick normaler hübscher Frauen in den Modestrecken setzte die Leserinnen noch mehr unter Druck. Nach 3 Jahren buchte die Brigitte wieder professionelle Models. Und da frage ich mich dann doch, ist das ein Problem von den Modezeitschriften oder ist das vielleicht einfach wirklich ein Problem von... Der Kapitalismus ist schuld. Nee, nicht vielleicht einfach, dass die Frauen irgendwie... Das ist nur wegen Kapitalismus. Entfremdung. Das ist... Das wird doch nur von oben übergestülpt. Die Leute haben keine Präferenzen. Die Leute wollen nicht. Aber das war doch im Römischen Reich so. Ich kenne keinen Golden Schnitt. Keine Werbespots für Palmolive. Sie baden gerade ihre Hände drin oder irgend sowas. Und dass man sich gut Golden Schnitt oder sowas, den wir schön finden. Und dass man sich gut findet, wenn man ordentlich Sport gemacht hat oder so. Das ist nur, weil der Kapitalismus das so will. Das hat überhaupt nichts mit damit zu tun, dass es dem Körper gut wird oder so. Dass man dann gesund wird. Das Cover der Cosmopolitan ist mehr als ein Verzicht auf Hungerhaken. Warum diese abwertende Bezeichnung für Frauen eigentlich? Ist das nicht zutiefst toxisch misogyn? Es propagiert die Akzeptanz von Unterschieden statt eines So wirst du glücklich Rezepts. Möglicherweise wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis wirklich ein Umdenken stattfindet. Die nachwachsende Generation von Konsumentinnen, lässt sich nicht mehr so leicht vom Verkaufsversprechen ködern. Heute zählen auch Diversität und Inklusion. Die Modewarke Fenty von Popsängerin Rihanna bewirbt deshalb ihre Unterwäschelinie mit Fotos von Models und normalen Frauen in allen verfügbaren Größen. Aber nett finde ich, dass der Artikel wenigstens noch sagt, es gab auch Leute, die das scheiße fanden. Es schreibt eine zum Beispiel, erst habt ihr Dünne promotet, jetzt zeigt ihr Übergewichtige auf dem Cover und schreibt darunter gesund. Was kommt als nächstes? Crack als Nahrungsergänzungsmittel? Und das frage ich mich halt auch. Also, wie kann man ernsthaft dieses Bild von der Frau rechts zeigen und da healthy, auch wenn die in einen Marathon gelaufen ist? Das ist mir ganz egal. Vor allem möchte ich auch nicht ihre Knie sein, das wenn sie Marathon noch laufen. Genau. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, die anderen beiden, die sehen doch relativ normal aus. Wahrscheinlich ist eine davon, nehme ich an, die im Rollstuhl. Man ja, kann aber das ist denn nicht die Dame auf der linken Seite, die mit dem Marathon? Aber es hieß doch, eine Übergewichtige ist in Marathon gelaufen. Eine Frau mit Kleidergröße 44, die einen Marathon. Er fragt auch gerade schon jemand, ob die nicht auch dick sein muss, die schwarze, die dunkle heute. Ja. Aber hast du nicht gerade drei aufgezählt? Das sind ja auch drei. Das reicht. Aber ist die Linke nicht einfach viel zu hübsch? Das reicht ja, dass sie dunkel aber ist. Aber ich immer links. Ich bin ehrlich, ich bin ein Mann. Also. Wer waren denn jetzt die drei, die sie da genannt haben? Dick und dunkel ist das Gleiche. Eine Frau mit Kleidergröße 44, die Frau im Rollstuhl, die Fitnesstrainerin ist. Ja, Yoga war doch die Dicke, oder nicht? Eine stark übergewichtige Frau. Mhm. Okay, dann ist die Dicke nicht den Marathon gelaufen. Dann ist die wahrscheinlich beim Yoga gewesen und eine von den anderen ist ein Marathon. Aber die Linke sieht Yoga, nicht das ist auch aus. Also dann ist das vielleicht die und die Linke ist die im Rollstuhl. Was weiß ich. Die andere ist Meditationschampion oder was? Auf jeden Fall finde ich es ziemlich lächerlich. Alles. Also dieses, ja, sag bloß. Vor allem, wenn man dann diese Anekdote aus der Brigitte liest und hört, okay, die Frauen werden auch nicht zufriedener, wenn man ihnen normale Frauen zeigt, nur dann. Tja, neuer Mensch nicht in Sicht, ne? Also, es ist wie immer so. Aber ich meine, wir hatten ja schon, wie heißt das, Teen Vogue oder was? Hat ja schon umgeschwenkt und hat sich voll dann auf Inklusion und auf Vogue mit Doppel-U. Genau, auf Inklusion und Diversität. Das sind dann halt, ich meine, wenn sich die Kinder so verarschen lassen und glauben, das wären irgendwie Merkmale für Qualität oder sonst irgendwas, dann tut es mir leid für die Kinder, aber ja. Es endet nicht. Dungeons & Dragons, die 140. in diesem Format. Diversity Troubles loom for Wizards of the Coast heading into 2020. Wizards of Diversity? Wizards of Diversity, genau. Das ist ein klassischer Fall von wir kriegen einfach nicht genug. Also wir haben ja schon in den letzten Streams, habe ich ja schon drüber gesprochen, es gab ein Sourcebook, in dem extra was drin war über Transcharaktere und Rollstühle und all diese ganzen Sachen, die sie gerne wollten. Das war natürlich alles viel zu wenig. Sie haben die Seiten gezählt, gesagt, über die Trans und Dingens gibt's oder Rollstühle gibt's nur eine Seite und über die Hobbits gibt's 5 Seiten. So geht es nicht. Das ist alles total rassistisch, sexistisch, homophob und you have to call it all out. Und hier geht's weiter. Also es ist eine ganz, eine rocky road, also ein steiniger Weg, der da noch zu nehmen ist und so weiter und so fort. Dungeons & Dragons has spent the last 6 months pushing for more diversity and inclusivity in the game. but addressing the baggage of 40 years takes time. Even more so much of when much of the work of inclusivity feels like it's falling on the shoulders of its fans. Weil nämlich die eine Frau ja die Regeln für den Kampfrollstuhl gemacht hat. Deswegen fällt jetzt die ganze Arbeit für Inklusivität auf die Schultern der Fans. Übrigens machen das Rollenspieler schon seit eben diesen 40 Jahren Zusatzinhalte, eigene Regeln, all diesen ganzen Kram machen. Das machen die unentgeltlich, ohne drum zu schreien und einen Aktivismus auszumachen. Die spielen nämlich mehr und schreiben weniger Blog-Einträge. The loudest voices criticizing D&D right now are doing it out of love. They don't want to see it destroyed. They want it to change with the times. Das ist genau das, was dir irgendwie der Diktator vor der Machtübernahme sagt. Also, wir wollen das nicht zerstören. Wir wollen nur. Napoleon ist nicht nach Russland gegangen, um es zu erobern. Er wollte nur, dass es mit der Zeit geht und sich ein bisschen ändert und so. Und dann wird hier wieder abgehoben auf die Gruppe der Vistani. Das ist in einem Setting von Dungeons & Dragons eine Gruppe, die den, ich sag's jetzt ganz böse, Zigeunern nachempfunden worden ist. Die reisen da also in so einem düsteren, waldigen Gebiet mit ihren Wagen umher und sind auch manchmal an nicht ganz koscheren Geschäften beteiligt und so. Und das ist natürlich alles ganz schrecklich. Das sind Stereotypen. Und deswegen hat man einen Sinti- und Roma-Experten dazu geholt und der hat dann drei Halbsätze gelöscht. Aber weiterhin betreiben die ja trotzdem ist der ein oder andere von denen in illegale Tätigkeiten verstrickt. Und solange das noch da drin ist, haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Solange dieses Stereotyp nicht endgültig und komplett ausradiert ist, was dann halt ein Loch in der Kampagnenwelt hinterlässt, weil es ist so eine Gothic-Welt, halt Ravenloft, da hast du Vampire und du hast überall Nebel und du hast halt diese kleinen, hutzeligen Dörfer unter großen Burgen, wo die Leute in Angst sich irgendwie ums Herdfeuer kauern und so. Und da passt das nun mal hin, da gehört das ja auch hin, dieses Stereotyp. Aber you can still go online and find folks decrying any bit of criticism of D&D with some variation of "That's not how it is at my table. I've never seen this happen in Dungeons & Dragons." Und you can play the game however you want. Und das ist, habe ich auch schon 100-mal gesagt, das ist das einzige Argument, das ihr braucht. You can play the game however you want, steht in jedem Rollenspiel, das seinen Schuss Pulver wert ist, auf der ersten Seite so ungefähr. Diese Regeln sind nur Anregungen. Bitte macht es so, wie ihr Bock habt. Bitte macht es so, dass es euch Spaß macht. Aber nein, man muss das für alle regeln, damit das einmal und für alle Zeit klar ist, dass diese rassistische Rucksack, der in Dungeons & Dragons mit sich rumträgt, dieser kolonialistische Blick auf Orks und Hobbits, dass der ein für alle Mal besiegt wird. Until it changes, the fans will continue the push ahead. The community, it seems, has had enough of first steps. Nein, ja, ihr sprecht doch selber an, dass ihr Gegendruck spürt. Das heißt nicht the community, sondern euer kleiner beschissener elitärer Kreis, ihr glaubt, dass es sich noch weiter ändern muss. Der Rest der Leute ist mit Würfeln beschäftigt. FTC wary of Apple and Google squeezing developers. Also die FTC, die Aufsichtsbehörde für den Handel in Amerika, hat davor gewarnt, dass Apple und Google inzwischen halt praktisch ein Monopol haben, was die Veröffentlichung von mobilen Apps angeht. Und dass das in direktem Zusammenhang stehen könnte damit, dass halt immer mehr Bezahlmodelle und Abo-Modelle und ich ziehe dir Geld aus der Tasche, Lootboxen und sowas entstehen, weil halt diese beiden Monopolisten sich einen riesen Schnitt von dem Kuchen gönnen. Also die nehmen 30% schon mal allein von den Einnahmen für deine App und weitere 30% von jeder Einnahme, die in App getätigt wird. Und dadurch, dass das halt die beiden großen Anbieter sind, hast du da auch wenig Chancen, dich dagegen zu wehren. wenn du deine App irgendwie erfolgreich platzieren willst. Und weil das so ist, müssen die halt umso mehr Geld aus ihren Kunden rausschlagen. Und das führt dann halt dazu, dass das halt immer mehr und immer teurere und immer perfidere Schemata erdacht werden, wie man den Kunden um sein Geld erleichtern kann. Und sie weisen auch darauf hin, dass jetzt glücklicherweise halt durch den Streit zwischen Epic und Apple, weil da ging es ja genau darum, dass Epic gesagt hat, okay, wir halten uns jetzt nicht mehr daran, dass man Zusatzinhalte für unser Spiel Fortnite auch nur praktisch auf iOS kaufen kann, wenn man es auf iOS spielt, also im Apple Store. Und Apple hat daraufhin ja sowohl das Spiel von seiner Plattform geschmissen, als auch die Developer-Accounts von Epic gesperrt. Aber der FTC-Beauftragte, der Chopra, sagt halt, dass halt Epic kann sich das leisten. Viele kleine Entwickler sind halt einfach dazu gezwungen, diese Knebelverträge anzunehmen, weil es keine Alternative dazu gibt. Und ich finde es immer, also ich finde es gut. Und es kann eigentlich auch nicht sein, dass das so läuft. Das haben wir auch bei Steam gesehen. Steam hat auch diese, glaube ich, 30%, die sie nehmen. Und das hat dazu geführt, dass sich diverse andere Sachen gebildet haben, die halt jetzt auch mitlaufen, wie Good Old Games, Epic oder was auch immer. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ist meistens gut für denjenigen, der am Ende was konsumieren möchte. Der hat dann in dem Fall dann vielleicht weniger In-App. Oder die Sachen, die In-App verkauft werden, haben einen anderen Preis oder wie auch immer. Finde ich gut, dass die FTC da hinguckt. Jetzt hast du mich aber, jetzt bin ich ja schon wieder dreimal hintereinander dran. Die neuen deutschen Medienmacher haben Geld dafür ausgegeben, dass Tief- und Hochdruckgebiete Namen tragen können. Und zwar neue deutsche Namen. Tief- und Hochdruckgebiete tragen fast immer Namen wie Alexander oder Lisa. Doch jetzt kommt Ahmed. Eine Initiative setzt neue deutsche Namen auf die Wetterkarte, um die Vielfalt in der Bevölkerung sichtbar zu machen. Also ich glaube, der Großteil der Leute, die den Namen Ahmed tragen, die werden dir eine scheuern, wenn du ihnen sagst, das sei ein neuer deutscher Name, und werden dir erklären, dass das ein alter arabischer Name ist, der von dort aus über die Türkei, der sich im islamischen Raum verbreitet hat auf jeden Fall, und dass das dieser verzweifelte Versuch, ein neuer deutscher Name, das ist wirklich schon peinliche Propaganda, Leute. Und das wird auch den Leuten nicht gerecht, die diese Namen tragen, weil die identifizieren sich sicher nicht alle als neue Deutsche, sondern viele von denen werden sich weiterhin als, was weiß ich, Marokkaner oder Türke oder Araber, was auch immer, sehen und nicht als neuer Deutscher. Ihr seid eine kleine Clique von Aktivisten, die hier Spielchen macht und die Bevölkerung spaltet, sonst ist das nichts. Ahmed, Goran oder Chana, in den ersten Wochen 2021 werden häufig Namen mit Migrationshintergrund auf der Wetterkarte stehen. Mit der Kampagne Wetterberichtigung, oh fuck off, will das Netzwerk Neue Deutsche MedienmacherInnen, guck mal, das heißt jetzt Neue Deutsche MedienmacherInnen, Vielfalt in der Bevölkerung sichtbar machen. Dazu hat der Zusammenschluss 14 Patenschaften für Hoch- und Tiefdruckgebiete gekauft, was zur Vergabe des Namens berechtigt. Das Wetter diverser zu machen, ist nur ein symbolischer Schritt, erklärt NDM-Vorsitzender Ferda Ackermann. Oh nein. Wichtig ist, dass gesellschaftliche Vielfalt endlich Normalität wird, überall. Die Organisation setzt sich für Vielfalt im Medienbereich ein und fordert gemeinsam mit Partnern aus der Schweiz und Österreich, dass bei jedem Thema und jeder Sendung auch nicht weiße Menschen gezeigt werden. bei jeder Sendung? Keine Ahnung, in den 1901 spielt oder so. Muss ich dann irgendwie... Ja, musst du. Du musst dann die neue Realität schaffen. Das war ja auch irgendwie mal bei Dr. Who oder so. Da hatten sie in... Kann ich vielleicht wie bei James Bond so einen Vorfilm machen, der dann in Afrika spielt? Da hatten sie auch irgendwelche Schwarzen in London von 1500 ja, irgendwas oder so. Und da hat hinterher der Macher auch irgendwie erzählt von wegen so, ja, wir wollen die Gesellschaft so abbilden, wie wir sie haben wollen und nicht so, wie sie war. Und ich mir auch so denke, ja, prima, klasse, super ja, Job. Ich habe bisher nicht geguckt. Aber. Ja, und was mir gerade einfällt, ist, wir müssen das Wetter diverser machen, ja. Wahrscheinlich kommen sie dann die nächste auf den Trichter, sich darüber zu beschweren, dass die Chemtrails so weiß sind, oder wie? Ja, oder könnte diese ganzen Planeten, die könnten doch auch Aische heißen. Oder warum muss die Venus heißen? Könnte auch Aische heißen. Oder der Mars könnte Recep Tayyip Erdogan heißen. Könnte man noch so einen schönen Stern drauf sprühen. Das kostet aber, würde ich sagen. Die Organisation schlägt auch eine Quote für Journalisten und Journalistinnen aus Einwandererfamilien von 30% bis 2030 vor. Den Angaben zufolge liegt der Anteil von Medienschaffenden mit Migrationshintergrund in Deutschland bei schätzungsweise 5-10%. In der Bevölkerung insgesamt hat hingegen jeder Vierte einen Migrationshintergrund, wurde also entweder selbst nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren oder hat mindestens einen Elternteil, bei dem das der Fall ist. Na nun macht endlich, schafft Jobs für uns. Nee, nur für die, die im Club sind. Und was machen die Leute, die deswegen dann keinen Job mehr haben, weil da eine Quote... Ach, das sind weiße... Ach so. Ach Gott. Warum macht sich der Spiegel? Warum macht... Also, ich weiß, ihr habt da... Also ich... Man verliert echtes Vertrauen. Frau Attermann ist doch Kolumnist in meinem Spiegel, oder? Oder ja, ja, schreibt er auf jeden Fall regelmäßig als Freier vielleicht. Regelmäßig. So. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Oh Gott, es hört nicht auf heute. Oh. Mohammed Amjahid, unser Stammgast momentan und der Mann für die Hot Takes. Wenn ich über die Demographic Shifts lese, die dazu führen, dass White Supremacists in Georgia ihre Macht verlieren, denke ich an die ganze schöne Zukunft von Almania, ja von ganz Europa, an all meine QTBIPOC-Friends, make babies, because babies are part of the solution, apparently. And migration, of course. Ja. Und will er? Das ist, er will eine Lösung. Aber das ist nichts, wo man irgendwas reininterpretieren könnte, an irgendwelche Leute irgendwas zu tun. Auf gar keinen Fall. Also meiner Meinung nach hat Mohammed, wenn ich es euch übersetzen darf, gesagt, wir müssen die Existenz unseres Volkes und eine Zukunft für die braunen Kinder sichern. Das sind 14 Worte. Und die sind nicht umsonst berühmt und berüchtigt. Dann kommt noch Haha als Zusatz. Nee, sehr lustig ist, also das sieht man jetzt hier leider nicht, was hier Me after my Bibi-Tweet. Da ist das Meme mit dem Mädchen, das in die Kamera guckt, während im Hintergrund das Haus brennt. Kennt ja jeder, muss ich ja jetzt nicht. Also, er weiß ganz genau, was er da tut. Er gaslightet die AfD-Fraktion, indem er ihr eigenes Argument übernimmt, dass demografische Entwicklung zu einem islamischen Übergewicht in Europa führen wird. Er benutzt also da sein... Ach, guck mal, da ist es. Er benutzt also da sein er provoziert diese Leute, er spaltet. Er sagt dasselbe, was ein Nazi sagen würde. Ja? Zellner sagt ja auch, heiratet Leute, macht Kinder. Ja? Er sagt das, also er ist nichts anderes als, er ist, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, er ist eine Art Nationalsozialist, offensichtlich. Und aber er möchte... Nation, ne? Nation ist ja... Ja, voll. Doch, Deutschland ist ja seine Nation. Ja, aber das ist ja kein Nationalist. Almania, wie er es nennt. Ja, aber ist ja kein Nationalist in dem Sinne. Was ich gut finde, es steht nicht mehr hier unten in seiner Bio, dass er Thomas Mann Fellow ist. Vielleicht haben die da bei der Thomas Mann Stiftung endlich mal gesagt, Mohammed so nicht. Ich hoffe es. Aber das hier sollte, also dieser Tweet sollte jemanden für den Rest seiner Zeit auf dieser Erde disqualifizieren, als jemand, der in einem konstruktiven Diskurs was zu suchen hat. Das hier ist ein Molotow-Cocktail in eine Scheune schmeißen. Und hinterher kommt dann wahrscheinlich ein Artikel in seiner Kolumne, wie ganz schrecklich ihn die Leute behandelt haben, nachdem er gesagt hat, wir nehmen mal schon einen Kontinent weg. Oh nein. Ja, hier, das ist ein Artikel aus der Welt, ein Meinungsbeitrag, wo hier dieser Herr Vergin der Frau Schwesig vorwirft, die hat jetzt so eine Umweltstiftung gegründet und vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Und der Autor des Artikels wirft ihr quasi vor, dass diese Stiftung so eine Art Frontorganisation für Russland wäre, um diese Nord Stream 2 Pipeline durchzukriegen. Ja, bisschen weit hergeholt, aber okay. Das ist der Vorwurf auf jeden Fall hier. Ja. Ne? Also, dass quasi diese Umweltbehauptungen und Zeug darauf hinauslaufen, dass man halt diese Nord Stream Pipeline unbedingt bräuchte. Und dass da angeblich auch russisches Geld drin wäre in dieser Stiftung mehrheitlich, wird hier zumindest in diesem Artikel behauptet. Ja, wobei die Gegner von Nord Stream 2 meiner Meinung nach halt auch zu allem fähig sind. Auch zu einer Schmutzkampagne, weil da ist ja auch einfach viel Geld und viel Druck aus Amerika dahinter. Die beiden hat doch gesagt, wir wollen das mit dem Fossil Fuel einstellen. Ist das doch, kann man sich ja vielleicht drauf ja, aber die Demokratenfraktion war ja auch immer gegen Nord Stream. Naja, auf jeden Fall ist das Ding doch wohl zu 98% fertig, oder was? Das jetzt abzubrechen wäre doch irgendwie ganz besonders komisch. Und auch ja, eben, Geld verschwendet. So ja. Da ist schon so viel Geld reingesteckt worden, das ist eigentlich Unsinn. Ja, hier gibt es auch eine Störung im europäischen Stromnetz. Das war wohl ein richtig dickes Ding. Das sind zwei große Gebiete in Mitteleuropa und Südeuropa, das aus der Phase geraten. Und da mussten die ganz schnell getrennt werden, damit die sich nicht gegenseitig zerstören oder so. Ich weiß nicht genau, was dabei passiert, wenn die da nicht getrennt werden bei so einer Frequenzabweichung. Aber ja, scheinbar ist das, haben sie da unheimlich Angst vor, dass da irgendwo entsprechend die Frequenz einbricht, wenn die Leistung nicht gehalten werden kann, ist das, glaube ich, so. Ja, und das gibt so ein bisschen Vorgeschmack auf, was uns vielleicht droht, ne? Dass, ja, vor allem meinte passieren auch, müssen oder. Das meinte jemand auf Twitter bei so einem, wenn da jetzt so ein richtiger Abriss ist, dauert es auch Tage, das Netz halt wieder hochzubringen, ne? Und dann möchte ich nicht wissen, was in Europa los ist, wenn irgendwie 7 Tage der Strom ausfällt. Das ja, vor allem für so einen großen Teil wie halt Südeuropa oder so, was weiß ich, 5 Länder oder sowas. Ist dann Hammer. Ja, oder Deutschland, nimm nur Deutschland. Wenn es nur Deutschland wäre, was da hier los wäre. Ach du Scheiße. Ja, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Da gab es auch einen sehr guten Vortrag, wo der Chaos Communication Congress noch was war. Wenn man, den kann man sich auch mal anschauen, wie man einen Blackout verursacht. Also das Netz, das kann sehr schwanken in der Frequenz, aber es zerfällt irgendwann in unterschiedliche Teilgebiete, die dann nicht mehr zentral gesteuert werden können und dann muss es erstmal wieder angeglichen werden von der Netzfrequenz. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Toleranzen hier waren, aber das war eigentlich jetzt keine große, also das war noch weit innerhalb der Toleranzen. Es gibt ja vor ein paar Jahren die Situation, dass ein Schiff eine Leitung gekappt hat, wie auch immer das passiert ist, und dann ist das europäische Stromnetz in 3 oder 4 separate Teile zerfallen und das hat ein paar Wochen gedauert, bis das wieder zu einem zentralen, regulierbaren Netz zusammengekommen ist. Ja, unter Umständen müssen wir es auch nicht unbedingt abschalten gänzlich, aber ja, wenn da solche aus der Frequenz geraten, wie soll man das sagen, dann scheint da irgendwie auch was kaputt gehen zu können oder so. Ja, so ich das verstehe. Es gibt übrigens auch so kleine Brenner, mit denen man Holz und Ähnliches verfeuern kann. Die haben eine eingebaute Powerbank und einen USB-Anschluss. Gibt's inzwischen. Kannst du dir daheim hinstellen für 200 Euro oder so und dann kannst du deine Äste aus dem Vorgarten verbrennen, um dein Handy zu laden. Ja, und dann treten sie mir die Tür ein, weil ich auf der Prepper-Liste gelandet bin. Ja, was man sich auch nach Hause holen kann, ist so eine Bakteo-Lampe hier. Ich glaube, das sind vor allen Dingen Lampen von Philips, also ihren Glühlampen, diese Stablampen, die mit einer bestimmten Frequenz eben arbeiten und ja, ich glaube, je nach Leistung auch entsprechend wirken. Ich meine, das stand auch auf der Seite noch irgendwo drauf in der Beschreibung, dass die auch je nachdem, was sie so leisten und wie große Räume sie so abdecken können, auch entsprechend kosten, ne? Und wie gesagt, die Birnen sind von Philips und die haben hier so eine Lampe gemacht, Bacteo. Das sind so die Werbungsdinger, die mir so über den Weg laufen, manchmal, die ich dann mitbringe. Muss man jetzt kurz gucken. Use Case ist nicht. Effectiveness, glaube ich, dann ist dabei. Dass sie, hier eine 95 Watt Lampe zum Beispiel kann man bekommen. Die ist dann für einen größeren Raum oder eine 36 Watt Lampe. Wohl. In einem etwas kleineren Raum von Viren befreien soll, denn das geht ja mit UVC wohl. Ne? Effectiveness. Contrary to most chemical disinfectants. Die Frage ist nur, werde ich dann auch direkt braun dabei? Oder? Nee, glaube ich nicht. Nee. Braun ist doch, braun werden musst du, glaube ich, UVA nehmen. Ich muss, aber meine Augen gehen kaputt, hoffentlich wenigstens davon. Ja. Das könnte vielleicht sein, ja. Ja, nee, aber es gibt aber tatsächlich in anderen Ländern auch die, ist das nicht. Relativ üblich, dass man so UV-Licht benutzt, also in Japan oder so, über der Fleischtheke soll das irgendwie üblich sein, zum Beispiel. Dass da so Lampen hängen. Oh, was ich hier ist, UV-Light has been successfully used to destroy various SARS-Viruses. Until recently, there was no research on whether UVC light is capable of destroying SARS-CoV-2. Also so ganz richtig sicher sind sie sich auch nicht, ne? Ja, aber dachte ich mir mal, wenn das jemand interessiert, so. Die Zukunft strahlt hell, sage ich dann nur. Genau. Ja. Studies that prove UVC effectiveness against Coronavirus. Ja, gibt es einige halt mittlerweile noch. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob die Dinger hier in Deutschland auch in Luftumwälzungsanlagen benutzt werden. Im Ausland auf jeden Fall. So als Filter. Mhm. Mhm. Um einfach die Viren herauszukriegen, sozusagen. 99,9 Gurms mit Disinfectants. Ja, und da gehen, glaube ich, dann, wenn man genug Leistung draufbringt, alle von tot, alle Viren. Wobei ich mich gefragt habe, wie man die töten kann, wenn die doch sowieso nicht leben, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das der Tod die Zeit besiegt. Ja, nochmal, ich habe ich mitgebracht und zwar hat hier auf Welt einen Artikel gebracht über die gemeinsame Schuldenaufnahme in der EU und das Gespräch darüber, dass ja doch in einigen Ländern, speziell in Südeuropa, die Renten ja eigentlich ein bisschen besser sind als bei uns. Also sie bekommen teilweise früher Rente und werden dann auch noch älter oder so. Also auf jeden Fall gibt es ja so durchschnittliche Bezugsdauern und die sind, wenn man die vergleicht miteinander, dann schneidet da Deutschland eher nicht so gut ab. Also das geht so bis 24 Jahre ungefähr, was die Besten oder die am längsten Rente beziehen können, ungefähr so schaffen. Und in Deutschland ist es ungefähr so 18 oder 20 Jahre. Ja, und viel darunter geht das aber auch nicht mehr. Also die durchschnittliche Rentenbezugsdauer von 18 Jahren ist eben europaweit vergleichbar niedrig. Und in der Form ist davon auszugehen, dass man mit Ausgleichszahlungen an die EU eben auch die Rente der Südeuropäer mitbezahlen. Das ist ja gar nicht unlogisch. Yippie, ja. Yippie, yay, genau, yippie, und das ist irgendwie ein Streitpunkt und ja. Ja, das ist halt, warum so ein Konstrukt wie die EU nie vernünftig funktionieren wird. Das, ja, wenn man sich von vornherein irgendwie so synchronisiert mit den sozialen. Ja, da müsste man auf den Stichtag sagen, so und jetzt ist alles gleich, aber halt nicht so eine lange Phase, in der die Ungleichheit bestehen bleibt und eigentlich nichts passiert. Wer hat Alibaba und die 40 Räuber mitgebracht? Price. Ja, Jack Ma. Es geht um Jack Ma in erster Linie und um Alibaba in zweiter Linie. Erstmal über Jack Ma. Das ist ja der Gründer von Alibaba und einer der reichsten chinesischen Milliardäre. Und über den hatten wir schon mehrmals berichtet im Hintergrund zu Management-Tipps, um mit Feminismus umzugehen. Und dann macht er öfters mal so Sachen, dass er sich als Lady Gaga oder Michael Jackson verkleidet und vor seiner Belegschaft in einem Konzertsaal Lieder singt oder sowas. Allegedly. Ja, nö, die Videos gibt's alle auf YouTube. Ist allegedly. Das ist lustig. Auf jeden Fall ist die Sache so, dass der Herr seit Oktober in Ziel der chinesischen Regierung quasi ist, ja, also der Zentralpartei. Und das Ganze, im Endeffekt ist es so gewesen, dass er zu mächtig geworden ist in China. Und in China passiert das immer alle paar Jahre wieder, dass die chinesische Zentralpartei, um ihre Macht unter Beweis zu stellen, prominente Persönlichkeiten quasi ja ein paar Stufen runterschraubt. Ja, das können Schauspieler sein, sehr viele Milliardäre. Sehr viele Milliardäre sind ja auch ins Ausland geflohen oder entziehen sich dem Zugriff der chinesischen Regierung dadurch. Und ja, Jack Ma ist quasi seit November nicht mehr aufzufinden. Und ja, im Oktober sollte ja der Börsengang von Alibaba stattfinden. Der ist abgesagt worden. Also der Ant Financial Börsengang. Da hatte ich auch drüber gesprochen. Das wäre der allergrößte Börsengang gewesen, den es jemals gegeben hätte. Und krass. Der wurde fast über Nacht abgesagt von der Regierung. Die Regierung hat einfach Nein gesagt. So funktioniert das halt in China. Ja, dann wurde gesagt, ja, Alibaba, was ja quasi wie Amazon ist, nur, ja gut, ich denke mal, Alibaba ist bekannt mittlerweile. Ein Kartellmonopolverfahren gegen die Muttergesellschaft Alibaba wurde eigeführt. Und dann wurde Ant Financial, die ja nicht mal den Börsengang machen durften, die wurden auch in verschiedene Konzernteile nochmal aufgeteilt, auch kartellrechtlich. Ja, und im November wurde der Herr Jack Ma quasi das letzte Mal offiziell gesehen, weil da wurde er interviewt. Ma and two Ant Group executives were summoned and interviewed by regulators in China. The China Securities Regulatory Commission said in November. So, also seit November hat ihn keiner mehr gesehen. Jetzt gibt es Nachrichtenmeldungen aus unbestätigten Quellen, muss man dazu sagen, dass der Herr gar nicht verschwunden ist, sondern dass er sich nur bedeckt hält, dass er quasi sich dem Zugriff der chinesischen Regierung entziehen will. Wobei man eigentlich eher davon ausgegangen ist, dass halt, ja, dass er aus diesem Interview halt quasi nicht mehr in die Freiheit entlassen wurde. Ja, weil das nicht das erste Mal gewesen wäre, dass das passiert wäre. Unser Trend ist unentschieden. Während Dietlis die IT glaubt, dass die Organe schon verteilt worden sind, glaubt Saleratus, dass der bei den Uiguren im Feriencamp ist. Ja, das mit dem Feriencamp bei den Uiguren, das sagst du so, aber das könnte, das könnte tatsächlich so sein. Was soll man sagen? Das ist einfach nur ein guter Einblick, einfach nochmal einerseits, wie es einfach in China funktioniert, schon die ganze Zeit, schon immer. Ja, ein anderes Beispiel wäre ja Falun Gong. Ja, das wurde zunächst vom chinesischen Staat gepusht, weil es quasi chinesische traditionelle Werte irgendwie wieder populär machen sollte. Und dann war es halt auch, ist es zu mächtig geworden und es darf in China keinen Machtblock geben neben der Partei. Jedes Mal, wenn irgendwas zu groß wird, wird es zerschlagen von der Partei. Ja, scheint auch so ohne ihn zu laufen, ne? In den Laden. Naja, ich meine, ich habe ja gerade gesagt, was die gerade für Regierungsprobleme haben. Und ich meine, das ist ein Konzern und er ist ja aus der leitenden Position schon vor 2 Jahren ausgeschieden, aber er zieht halt theoretisch im Hintergrund noch die Fäden, ist einer der Hauptinvestoren und so weiter und so fort. Er wollte hier, durch diesen Börsengang wäre er ja noch reicher geworden. Ne? Größter Börsengang in der Geschichte. Oh Gott, der Mars-Schallplan. Hab ich auch direkt gesagt, ja, Mars-Schallplan. Ja, da freuen die sich bestimmt, ne? Mars Delivers. Warum ist Jack Ma weg und Jack Mars noch da? Ja, ich wollte eben gerade noch sagen, hat eigentlich jemand Lady Gaga in letzter Zeit gesehen? Vielleicht hat ja auch einfach nur der Typ jetzt ihre Stelle übernommen oder so. Oder Michael Jackson, ja, aber das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja, der Herr Maas ist jetzt auf die Idee gekommen. Also das Ganze fing wahrscheinlich ein bisschen unschuldig an. Wenn man diesem Beitrag hier glauben kann, dann hat sich der Herr Maas einfach nur überlegt, er wollte gerne irgendwie für den Neuanfang der Beziehung mit Amerika irgendeinen geschichtsträchtigen Namen finden. Und ja, man schaut halt so, was in der Zeitung steht oder im Fernsehen läuft. Und da hatten wir ja jetzt die Geschichte mit dem Kongress und da ist dann dem Herrn Maas eingefallen, ein Marshallplan wäre gut. Und weil ja jetzt die Demokratie so in Gefahr ist in Amerika, viel mehr als sonst angeblich, ne, weil ja, es ist ja ganz was Besonderes, Leute in Amerika, die es blöd finden, dann hat man das hier einen Marshallplan für die Demokratie genannt, was Herr Maas irgendwie vorgeschlagen hat, ohne das genauer auszuführen. Aber ich denke mal, was er damit vielleicht meint, ist SPD-mäßig. Also wir sagen 100.000 Mal Demokratie und meinen irgendwie, dass das irgendwas bedeuten würde. Also, Salaratus hat mir den Gag schon weggenommen im Chat, aber ich wollte auch sagen, ich glaube, er hat einfach das verwechselt. Ich glaube, er meint einen Dingsbumsplan. Wie heißt der andere? Morgentauplan für die So. Demokratie will er erarbeiten, so wie das Netz geht zum Beispiel. Dachte man General, so Marschall General, Feldwebel. Das mit dem Morgentauplan, das war aber auch irgendwie im anderen Kontext in letzter Zeit auch in Nachrichten. Ich weiß nicht mehr wo. Da ging es ja im Endeffekt darum, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ein reiner Agrarstaat sein sollte. Naja. Exakt. Ja, das beste Thema. Der ist gut, ne? Dänen. Der Billermann. Der Die Dänen, denen ist was eingefallen. Ja, und zwar John Dillermand zu Deutsch. John Penismann trägt das größte Gemächt der Welt vor sich her. Oft befindet es sich zudem außerhalb seiner Hose. Das ist ein bisschen wie Masipulami, nur von vorne raus, ne? Warum? Ja, also die Wo haben hat das er dieses Konzept von Babylon riesige? 5 geklaut, sage ich direkt von den Okay. Centauri. Ja, wer es kennt. Ja, aber Ja. das Penisfutteral ist auf Neuguinea schon seit Jahrtausenden. Also so wie er das hier, eine Hülle um das beste Stück zu tragen, ist das schon seit Jahrtausenden Tradition. Aber Ja, also ich muss Penisfutteral. sagen, das ist wirklich eine tolle Idee. Ja, gehen wir einfach mal weiter. Ich lese einfach mal weiter vor, weil der Artikel ist auch schön geschrieben. So kann der Mann mit dem schwarzen Schnäuzer unter anderem Kinder ihr Eis klauen, also mit dem Penis, ne? Das ist schon hart, ne? Löwen von Menschen weglocken oder Balance festhalten, dank derer er dann losfliegt, bevor eine ältere Dame ihn mit einem gezielten Schuss aus ihrem Gewehr wieder abstürzen lässt. Also absoluter Spitze. Klamauk, das ist schon mal Ja. klar. Ja, und natürlich auch nicht realistisch. So, ja, aber das gefällt nicht jedem. Die Serie löst Debatten darüber aus, ob Kinder derartige Bilder sehen sollten. Und jetzt geht's los. Und ob ein übermenschlich bestückter Hauptcharakter in #MeToo-Zeiten überhaupt ein guter Protagonist für eine TV-Serie sein kann. Christian Groes, Genderforscher an der Universität der dänischen Stadt Roskilde nahe Kopenhagen, findet, die Serie stütze die Ideen des Patriarchats und normalisiere die Locker-Room-Kultur, die sexistisches Verhalten von Männern entschuldige. Die Sendung ist harmlos gemeint, sagt der Forscher. Aber sie ist es nicht. So, aber es gibt auch Verfechter der unkonventionellen Sendung. Oho. Dillermand sei trotz exhibitionistischer Neigung ein guter Kerl, der Verantwortung für seine Handlung übernehme. Wenn beispielsweise eine Frau ihm in der Sendung sagt, dass er seinen Penis in der Hose lassen soll, dann hört er darauf. Das ist freundlich. Ja. Warte auf den Spin-off für Erwachsene, wo er dann abends in der Bar Frauen auf die Schulter tippt aus 4 Meter Entfernung. Hey, Genau. Baby! Dixies. Kinder Ja, finden mein Großteil. Genitalien lustig. Die Erwachsenen, Kritiker projizieren vor allem ihre eigenen Vorstellungen auf das Gezeigte. Ja. Aber ich finde, er ist ja bodypositiv gezeichnet. Also er ist jetzt nicht kein Model oder so ansonsten. Trägt Schnurrbart und eine Bommelmütze. Ich finde ihn jetzt eigentlich eher sympathisch. Also ich hab ein Aber paar andere Bilder auch gesehen. Man ich muss sagen, es ist wirklich grenzwertig. Es okay, ist ja, wenn das, ich meine, nicht nur solange das Ding nicht grenzwertig. Also die Show, jetzt die geht für als 4- bis 8-Jährige falsch ist die konzipiert. ansetzt. Ja, also und Muss wirklich nicht sein, eigentlich, aber muss sich jetzt auch nicht so drüber aufregen. Ja, gut, aber auch 4- oder 8-Jährige haben ja einen Penis, wenn sie männlich gelesen sind und nicht menstruieren und all das. Also ist schon irgendwie, wenn das so locker ist, wie das Bild aussieht, finde ich es nicht schlimm. Also, wie gesagt, es ist halt teilweise schon ein bisschen wirklich grenzwertig, wenn du einfach mal drüber nachdenkst, was du gerade siehst. Aber es wundert mich tatsächlich mit der Kritik. Gut, ich meine, das ist ein alter weißer Mann, ne, ist klar, das ist schlimm. Dass da die Kritik angebracht wird, ist klar. Aber normalerweise sind ja diese Sex-Positive-Leute ja für sowas, gerade für Kinder, dass die mit Sexualität konfrontiert werden. Das finde ich das größte Problem da. Das muss vorher alles geprüft werden. Wenn man ein Problem überhaupt sehen muss. Hm. Manche sehen sie überall. Manche sehen in der Zeichnung ein Hakenkreuz. Die Beine. Ja, dass man sie einfach abschießen kann, finde ich ja eher kritisch, aber gut. Dann zeigt sich ja auch nur, dass es nicht so richtig irgendwie, ja, dass es halt auch für Kinder ist. Ne? Und die Figur nicht wirklich ernst genommen werden kann, sozusagen. Wenn man ihn einfach abschießen kann, so wie Tom und Jerry. Also ich habe ja früher in so einem Fantasy-Laden gearbeitet. Wir haben auch Manga-Videos verkauft. Und ein sehr gefragtes unter der Theke war Urutsuki Doji Legend of the Overfiend. Falls das den Leuten heute noch was sagt. Daran erinnere mich das so ein bisschen. Ja, ich weiß es nicht, ob ich das befürworten soll oder nicht. Also ich würde dann vielleicht auch das lieber weglassen und andere Sachen gucken oder so und nicht ändern. Weiß ich nicht genau. Also ich fände es besser, die Kinder gucken das als die neue Fassung von Pantau. Das stimmt. Das wäre mir schon lieber. Ja. Ja, genau, es gibt nämlich auch genug andere schlechte Sachen so gesehen. Ja, das genau. Dann schauen wir uns die anderen schlechten Sachen lieber an. In diesem Sinne, das war ja, die Welt noch offen. Aber lasst euren Diller in der Hose. Genau. Öffentlich-rechtliches will ich nur noch mal darauf hinweisen. Das war das Öffentlich-Rechtliche in ja, Dänemark. Dänisch, ja. Also eigentlich das, wo früher der Herr Hagerup für Recht und Ordnung gesorgt hat. Jetzt sind die Sitten verkommen. Ja, geht in den Wald. Lasst euch nicht gendern. Auch nicht vom Dillermann. Und wenn euch das nächste Mal jemand von innen auf die Schulter tappt, seid vorsichtig. Ist das ein Dillermann? Denkt immer dran, sein Name war Marvin Lee Adey. Sein Name war Marvin Lee Adey. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Vergesst nicht. Das ist kein Aufruf für irgendwas und kann auch nicht so interpretiert Disclaim. Ja, in Wirklichkeit sollt ihr natürlich nur Gedankengebäude zerschmettern. Ja. Bitte nicht sperren, bitte Jack, bitte. Frau Wolzinski. Sein Name war Marvin Lee Adey. Wer ist denn jetzt hier von dem Jungen?